Hallo. Ja, habt ihr es nicht gehört? Also war das nicht verbunden mit euch? Ich bin Ich habe fertig. alles gehört. Okay. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumärzte sind da. Ja, gebt uns Gebührengeld, Gemeinwohl, Weltraumaffen. Schrammel, Ja, muss das war sein. live übrigens gerade, ja. Das hat keiner was anderes Wahnsinn. behaupten. Live. Ei, Ich habe gehört, das ist gerade ein Trend, so. Wenn man richtig cool ist, dann startet man seine Nachrichten, seriöse Nachrichtensendungen mit solchen, solchen Dingen, Gitarren. ei, ei. Ah, Kinder, Kinder. Ja, heute sind wir nur zu dritt. Soll aber der guten Laune keinen Abbruch tun. Wir haben trotzdem ein Potpourri an wunderschönen Diskussionen für euch vorbereitet. Eieiei. Und da werde ich schon im Chat gefragt, ist Yuval Noah Harari weiß oder ein Schwurbler? Also ich habe von dem ein Buch gelesen, das fand ich relativ, ja, wusste ich schon alles, was da drin steht. Und auf die Frage, wer Gitarre gespielt hat, kann ich auch antworten. Das war der Chris. Genau. Der Chris ist unser Musiker hier. Ich habe zwei linke Hände. Ich könnte nicht Gitarre spielen, wenn mein Leben davon abhinge. Ich habe es mal versucht, aber hat nicht Ja, so geklappt. das war nicht besonders hohes musikalisches Niveau, aber das sollte ja auch eine Anspielung auf das andere nicht besonders hohe musikalische Niveau sein. Also beschwert Ja euch gut, nicht. aber die Ärzte haben ja noch nie behauptet, dass sie ein besonders hohes musikalisches Niveau fahren würden. Also, das stimmt natürlich. Trotz Aber der. allem mag ich die auch immer noch. Also ich gebe es zu, ich gebe es offen zu. Ich bin Ärztefan seit, keine Ahnung, seit 1984 oder so. Wir waren damals in Nürnberg auf Klassenfahrt in der 7. oder in der 6. Und da haben wir die Ärzte rauf und runter gehört. Und seitdem gehören die irgendwie zu mir. Ja. Ja klar, beste deutsche Band. Und deswegen hört jetzt mal alle auf, über die Ärzte abzulästern. Die haben mal echt guten Punk gemacht, sagt Judith Sevin Spassert. Genau. Und das habe ich euch mitgebracht wegen dem Herrn hier, der da den Einspruch macht. Das ist nämlich jemand von der AfD aus dem Bundesvorstand sogar, wenn das stimmt, was er in seiner Bio stehen hat. Und er sagt hier, war kein Punk. Und die Dame sagt, natürlich war das Punk. Und er sagt, war deutscher Pop. Und sie sagt, nein, das war Punk, hört man doch. Und er meint, woran? Weder Riffs noch Gesang sind Punk. Dann gibt es ein Beispiel. Und er sagt, okay, schon besser. Riffs sind in der Nähe Punk. Gesang mit dem Melodiebogen, aber definitiv nicht. Und dann sagt sie, was ist dann Bad Religion, Green Day, die ersten Alben? Und er sagt, eher Pop. Also Ja, American Idiot. vor allem die ersten Alben von Green Day, und er spricht dann von American Idiot. Ja. Okay. AfD Pop-Beauftragter Joachim Pauwel. Seichter Pop von Hatte einen Uncle Kumpel, der hat Gitarre Buster muss gespielt, ne? mitbringen. Und dann hat er irgendwann gesagt, hab ich Punk versucht. Und dann konnte ich das nach 2 Stunden, habe ich wieder was anderes gemacht. Also. Ja, es ist nicht besonders schwierig, das ist schon wahr. Ja. Aber das macht ja Das hört auch. man dann auch raus, ne? Da weiß man auch, was Punk ist im Prinzip. Das macht ja auch ein bisschen den Charme des Ganzen aus. Ja, eben. Ja, absolut. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols und so. Ja, Kalifornien über alles. Alles. Aber die müssen ja richtig Zeit über haben, dann in den Tagesthemen oder wo war das, dass sie da so viel Musik raushauen können. Naja gut, Gut, die machen ja auch Sport und so, ne? So es ging gesehen. ja im Nachhinein dann auch darum, dass halt die Veranstaltungsbranche unter den ganzen Corona-Sachen schwer zu Ah, leiden hat. genau. Nur die Ärzte kriegen den geilen Auftrag im Naja, die Fernsehstudio, Ärzte haben, also Urlaub hat auch gesagt, also so Leute wie wir, das ist kein Problem, wir haben noch ein ne? bisschen Geld, aber es gibt halt genug Leute da, Ja. von Roadies über Veranstalter bis hin zu Bands, die halt keine großen Verkäufe von ihren Alben haben, die halt jetzt wirklich am Hungertuch nagen und ja. Ja, Ja, und und da kommt die dann noch dazu, dass da auch so ein bisschen eine Industrie hinter ist. Das heißt, dass irgendwie auf Festivals dann Stände sind, wo Bücher verkauft werden und Platten verkauft werden. Und all diese Leute, die Platten und Bücher dann machen, die leiden ja dann auch mit drunter und so. Ja, Das klar. zieht ja doch einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich her. Ja, Ne? eben. Und auch Ja, also das macht man sich gar keine Vorstellung, was da alles so dabei ist, ne, bei diesen ganzen Sachen. Also es ist ja nicht nur das Musikding, Veranstaltungsbranche ist ja ein Riesenfeld, ne? Also es gibt ja alle möglichen Sachen und alle Möglicherweise möglichen Essensverkäufer Dinge da, in die der Umgebung. genauso. Klar. Feministische Performances, was es so alles gibt, Genau. halt. 12-Ton-Musik. Ja. Ja, zusätzlich habe ich hier noch mal was aus dem Archiv, beziehungsweise damals gab es uns noch gar nicht, aber aus meinem Archiv, weil das Ganze war ja jetzt auch eingebettet in diese größere Diskussion, die ja viele Leute geführt haben, von wegen so, ja, wenn man jetzt in den Tagesthemen auftritt, ist man dann noch Punk und so. Und da habe ich mich direkt erinnert hier an dieses Vorkommen, was ich eigentlich viel gravierender fand. Vom CDU-Partei, nicht Parteitag, Quatsch, von der Wahlparty 2013. Das ist diese berühmte Wahlparty gewesen, wo hier Frau Merkel auch die deutsche Fahne weggelegt hat. Und da gab es auch diesen Vorfall hier, dass sie da dieses Lied, es heißt An Tagen wie diesen oder so, von den Toten Hosen da intoniert haben. Also die versammelte Riege von der CDU halt eben bei deren Wahlparty haben das gesungen. Und da fand ich diesen Vorwurf eigentlich viel gerechtfertigter. Ja, und die Toten Hosen, die haben mir damals dann auch irgendwie gesagt, das wäre wie ein Autounfall, sich angucken. Und fanden das ganz furchtbar und haben auch irgendwie darauf verwiesen, dass sie ja ihre Songs nicht für irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen hergeben würden. Und da wurde sich dann aber von der Seite dann entschuldigt mit, das sei ja keine Wahlkampfveranstaltung mehr gewesen, weil da ja die Wahl schon vorbei war. Und deswegen haben die das da gesungen. Wobei ich Naja. halt diese ganze Diskussion darum, ob das Punk ist, wenn man in den Tagesthemen spielt, halt völlig daneben finde, weil die Ärzte auch schon oft genug sich selber auf die Schippe genommen haben. Und denen völlig klar ist, dass das, was sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben, eher kein Punk ist. Ja, und man muss sagen, im Gegensatz zu den Toten Hosen, ist die Qualität der Ärzte unbestritten. Also, die Toten Hosen hatten ihre letzte gute Platte vor 20 Jahren Ja, das irgendwie. finde ich allerdings auch. Und ja, bei den Ärzten, klar Ach sind die nee, auch poppig voll. gewesen. Ja, die waren auch Vor poppig. 30 Lange waren Jahren, die ja. poppig. Ne? Ja, aber das, wie gesagt, die haben da nie ein Problem mit gehabt. Und Ja, lieber eben. poppig als so ein hier Tage wie diese Schlagerscheiß wie die Toten Hosen. Ganz ehrlich. Ja, die fand ich auch mal ein bisschen, diese tragenden Stücke von den Also Hosen. Ja. ich hab die gefeiert damals, als Hier kommt Alex und Kreuzzug ins Glück und so aktuell waren. Da war ich auch auf Konzerten und fand die richtig gut, aber danach ging es rapide bergab für die und für die Ärzte bergauf mit jedem Album. Ja, der Ja, musikalische Podcast, die Weltraumaffen. und Ja, dann gab es ja Wahnsinn. noch die dritten im Bunde, die goldenen Zitronen. Kennt ihr die Ach komm, eigentlich? die Zitronen waren noch nie. Die waren noch nie irgendwie wirklich in der Reichweite der Ja, in anderen der Bands. Reichweite nicht, nee, aber die sind ja damals mit denen eigentlich hochgekommen, aber halt Für eben klein immer geblieben. Punk musst du Genau. sein. Für immer Ja, die Punk. fand ich ja eigentlich ganz sympathisch mal, aber du darfst auf jeden Fall niemals den Fehler begehen und irgendwem von denen irgendwie mal zuhören, wenn die irgendwas erzählen. Das ist grauenvoll. Also, das ist eigentlich alles die Sachen, die wir hier jede Woche kritisieren, was aus denen rausläuft. Die machen ja auch schon seit Jahren diese ganze hier, die haben ja dieses Lied, wenn ich ein Turnschuh wäre oder so ähnlich heißt, irgendwas mit Turnschuh. Ich dir nichts bin. Da geht es irgendwie um Seenotrettung und dass ja die wahren Güter von Afrika nach Europa kommen und die Menschen halt eben Noch. nicht und so, ne? Die Lauter so ein gibt es Zeug. immer noch. Das ist mir echt ein Rätsel, wie es die immer noch geben kann. Ja, die gibt es auf jeden Fall noch. Die machen auch Alben, die Lenin heißen und so, ja. Es ist eine von den neueren Alben, von denen fand ich auch noch ganz gut. Aber ja, teilweise ist es echt unhörbar, wenn sie dann nur noch auf dem politischen Dings sind und man darf denen halt so nicht zuhören. Aber ja. Dann Und lieber gleich Slime. was ich auch diese Woche gehört habe, ist, Jens Friebe ist der Freund von Margarete Stokowski. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Musiker Jens Friebe. Ich finde eigentlich, der hat für deutsche Texte hat er eigentlich ganz gute Texte. Ist natürlich auch ein komplett linker Heini. Ich war irgendwann mal bei einem Auftritt von dem auf dem Festival, wo aber nicht viele Leute dem da gehorcht haben. Ich glaube, wir waren so 10 oder so. Aber es war eigentlich ganz, ganz freundlich so. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Aber ja, er ist der Freund von Margarete Stokowski, hat mich total geflasht. Moment mal, ich dachte, Margarete Stokowski wäre lesbisch. Nee, Die scheinbar nicht. Oder sind Jens auch ganz Friebe ist viele eine gute Frau, Freunde. keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber Oh Gott. Ich stelle dir vor, wie die diskutieren zu Hause. Oh das Gott. war auf Und jeden es steht Fall. sogar in der Wikipedia, dass Ja, und die das ist zusammen sind. also im Endeffekt gut, der Typ spielt halt auch viel mit solchen Gender-Sachen und so, das ist schon wahr. Insofern ist es nicht so weit voneinander entfernt, aber also der hat echt ein paar ganz, ganz, ganz, ganz schöne Texte, finde ich. Also für deutsche Musik, echt, mag ich den ganz gerne eigentlich. Aber ja, Genie und Also, Wahnsinn liegen da wortwörtlich nah beieinander bei den beiden, würde ich mal sagen. ich bin da eher für Reinhard Grebe als für Jens Friebe. Ja, Aber gut, gut. das sagt mir nichts. Von daher kann ich mich Was, du dazu nicht kennst äußern. Reinhard Grebe Nee, nicht? kenne ich nicht, Ach du meine Scheiße. Ja, bitte Opa. Nachholpflichtprogramm. Single in Single. Berlin. Toll. Okay, schreibe ich mir auf. Großartig. Ja, ich kenne auch nicht 30-jährige alles. Pärchen. Großartig. Reinhard Grebe, großartig. Ja, okay, will ich nichts gegen sagen. Muss ich mir erstmal anhören. Sind wir jetzt irgendwann fertig mit den Check meine musikalischen Privilegien. Ja, ist ja gut. Du wolltest Vorstellungen? noch sagen, was du von dem neuen Album hältst von denen. Hier ist immer Oh, nur ich muss. Kulturkampf hier. Ist immer nur Kulturkampf hier. Alle nach Ja, rechts genau. gerückt. Scheiß Weltraumaffen. Immer nur das Gleiche. Also, ich als langjähriger Ärztefan bin nicht so begeistert von der neuen Platte, finde die sehr. So ein bisschen malen nach Zahlen, so hier ein Bela-Song, da einen typischen Ärzte-Rocker, da. Das, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist der Song Leben vor dem Tod. Schöne, traurige Ballade von Farin Urlaub. Aber ja, ansonsten weiß ich nicht, ob das in meine Sammlung wandert. Ich habe eigentlich alles von denen als Datenträger zu Hause stehen. Schauen wir mal. Kommen wir nun zum Ernst des Ach, Lebens, nämlich zu das Satire. Foto, Ja, ey. das Foto. Das Foto ist passend, ja. Wir hatten ja auch über diese Pressekonferenz damals berichtet, wo der Herr, wie heißt der, Heil? Heißt der Heil? Heißt Der er, glaube ich. Heul, Heul? Oder? Reul. Ja, der Ja, kann Reul. sein, irgendwie Der mit so. dem Gesichtsausdruck. Ja, genau. Der Herr hier auf jeden Fall aus Nordrhein-Westfalen, der Innenminister oder Senator Erkennen oder wie immer auch so immer die Gesichter erkennen, heißen. ganz gut. Und der wollte da ja kurz einen Prozess machen mit Leuten wegen Chatgruppen und den Nachrichten, die da geteilt wurden. Und wir waren ja hier schon so ein bisschen skeptisch, was das überhaupt für Nachrichten gewesen sein sollen, ne? Weil ich meine, das klang halt alles so ein bisschen nach, und das hat er ja auch irgendwie gesagt, dass da irgendwie irgendwas mit Islam, irgendwie der Islam irgendwie dargestellt werden würde in irgendeiner Art und Weise. Und es war aber nicht so ganz klar, ob das jetzt nur in dem einen Fall war oder in mehreren, weil er hat ja von mehreren Fällen gesprochen. Und es war jetzt auf jeden Fall so, dass in diesem einen Fall von einer Polizistin, die auch dieses Verbot des Führens der Diensttätigkeiten oder wie das hieß, da ausgesprochen wurde, was der Herr damals meinte, das ist jetzt aufgehoben worden von einem Gericht, weil das Gericht sich das angeschaut hat, was da worum es da ging. Und das waren erstmal Jahre alte Dinge in einer Gruppe, der die nur angehört hat, die Polizistin. Also die hat das da selber wohl gar nicht gepostet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das soll eine Satire gewesen sein, wie hier aus dieser Berichterstattung hier von den Aachener Nachrichten hervorgeht. Und halt eben eine Satire, die sich über Rechte lustig macht, war das, die ja da im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Dame ihre Dienstgeschäfte nicht mehr führen durfte. Und ja, das wurde jetzt halt eben aufgehoben und ziemliche Schlappe natürlich. Aber der Herr Reul, gibt sich da weiterhin kämpferisch und sagt, ja, das ist dann natürlich alles seinen rechten Weg gegangen und so, aber wir machen natürlich trotzdem keine Toleranz und so weiter und so fort. Ich antworte ihm dann, reul doch. Ja, nee, jemand im Chat gerade, dass wir noch weitere Polizisten möglicherweise in den Dienst zurück können. Das wird dann von dem Urteil dann abhängen, oder was? Irgendwie im Einzelnen. Naja, also ich habe das jetzt so verstanden, dass es Aber es da ist jetzt nur tatsächlich. um die eine Sache ging. Also es werden dann wohl doch andere Sachen sein, irgendwie unterschiedliche Dinge, aber das werden wir dann sicherlich sehen. Was machen diese Leute, wenn sie die ganzen Memes zu der Untergang entdecken? Was machen diese Leute, wenn sie den Leasing, ich hatte diesen Leasing-Vertrag, wenn sie den entdecken oder Helge Schneider als Adolf Hitler oder Harald Schmidt oder Ja, was macht ihr denn dann? Dreht ihr dann so eine komplett Parodie durch? ist ja immer ein bisschen missverständlich, ne? Kann man immer Ja, missverstehen. dieser Charlie Chaplin soll ja ein ganz schlimmer Nazi Genau. gewesen sein. Und absichtliches Missverständnis liegt ja gerade im Trend, ne? Ja, Oh, apropos die hat's auch erwischt. Missverstehen, ja genau, und was so dieses ewige, war jetzt die Woche wieder ganz groß, das große Gerede über die sozialen Netzwerke und überhaupt generell die ganzen Tech-Firmen und was die stellt, ne? Ihr beschwert euch seit Jahren darüber, dass man da was tun muss und meint dann irgendwie, das würde gehen. Also diese ganze Masse an Inhalten könnte man irgendwie vernünftig und sinnvoll da irgendwie durchgucken. Wo sich halt schon, ja, wie wir gerade wieder gesehen haben, irgendwelche Einschätzungen von Leuten, die sich wirklich ein Einzelfall angeguckt haben, halt komplett falsch sein können. Irgendwelche anderen Dinge sind davon abhängig, ob irgendwelche Gerichte sagen, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und jetzt hat es hier den Huxilla-Podcast erwischt. Die waren ja mal bei Massengeschmack, hatten ja auch so eine Sendung mit Bild da und machen schon ganz lange diesen Podcast selber. Hier die beiden, wie heißen sie, Waschkau, glaube ich. Und die, ja, und die hatten ihren Podcast jetzt bei Spotify noch und da ist der jetzt scheinbar verschwunden und es gibt auch keine Möglichkeit da irgendwie, ja, also die melden sich da wohl nicht und ist jetzt halt erstmal weg auf jeden Fall. Und die haben ja diesen Podcast, da geht es um so Verschwörungsmythen, wie sie ja jetzt immer alle gerne sagen, weil Verschwörungstheorie ja so ein böser Begriff ist, der irgendwie, keine Ahnung, die Grenze mit der Wissenschaft dann irgendwie zu sehr verwischt, wo man ja eigentlich von Theorien irgendwie spricht. Und das sind ja keine Theorien, das sind ja Mythen und bla bla bla bla bla, dieser ganze Kram. Ich meine, kann man ja halten, wie man will, aber ich finde, das ist eigentlich ziemliche Wortglauberei, aber gut. Und ich weiß auf jeden Fall, dass die Huxilla-Leute ganz furchtbare Fans haben teilweise. Also so ein paar Leute damals aus dieser Skeptiker-Szene, der richtigen, echten Skeptiker-Szene, nicht der YouTube-Skeptiker-Szene oder so, wo ich ja so ein bisschen unterwegs war vor ein paar Jahren. Das waren eigentlich immer so die schlimmsten Feministen und Heinis, die jeden Bullshit geglaubt haben, die ganz toll diesen Huxilla-Podcast fanden. Aber ja, das muss man ja nicht übertragen auf die selber. Ich wollte euch das nur mal so erzählen, so als kleine Anekdote auf jeden Fall dazu, wen es da jetzt erwischt hat, ne, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Diese Arbeit, die die machen, finde ich im Prinzip in Ordnung. Ja, das Einzige, was da mal irgendwie war, irgendwer hatte irgendwas mit Gamergate, war da auch mal irgendwie, wo sie sich da nicht zu äußern wollten oder so. Ist, glaube ich, auch besser so an eurer Stelle, weil. Ja, so wie ich eure Fans kenne, hätten sie euch das wahrscheinlich nicht verzeiht oder weiß ich nicht, aber ja, Huxilla. Ja, und sie sagen halt Das scheint auch. aber so eine Löschung jetzt auch zu sein, die aus dem Algorithmus passiert ist, oder nicht? Also, Keine Ahnung, ja, wenn sie vielleicht, dass es schalten. irgendwelche Dinge da oder irgendwer hat es gefleckt oder so oder sie haben in ihren Beschreibungen irgendwelche, weil die reden ja über irgendwelche Verschwörungstheorien. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch in ihren Beschreibungen natürlich einschlägige Worte dann irgendwie drin, um das ja dann im Endeffekt zu verschlagworten, ne? Und ich denke mal, ich gehe mal fest davon aus, dass das wahrscheinlich das Problem sein wird an der Stelle, ne? Also Ja, da. denke ich auch. Und du hast es ja gerade zu Recht auch auf die Einzelpersonen bezogen, die dann unter Umständen auch schwer ja, beurteilt werden können oder so. Das ist auch ganz richtig. Und mich erinnert das an den Fall aus Dänemark, wo ja auch das gemacht wurde, wo im Prinzip per Algorithmus versucht wurde, irgendwelche Gerichtsurteile zu finden oder so, oder Schuldige zu finden und so weiter. Und das ist ja dann auch nach unten hinten losgegangen und sind irgendwie tausende von Fällen wieder aufgelöst und noch neu aufrollen müssen. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber vor ein paar Monaten ging das hier auch durch. Ja, und das sind so die Gefahren, ne? Klar. Okay, nee, kann ich mich erstmal nicht dran erinnern, aber mag gut sein, ja. Ja, es ist meistens ist es nicht richtig machbar. Also, das ist halt immer das Ding. Das sehen wir ja hier schon seit Jahren. Solange wie man das so auf der vagen Ebene irgendwie alles hält und sagt, so, ja, es gibt ja da diese Inhalte und die sind ja nicht gut und die sollte man ja dann entfernen. Da gibt es jeden, der sich da irgendwas drunter vorstellen kann. Ne? Also sei es jetzt irgendwas mit Kindern oder irgendwas mit einer Gewaltdarstellung oder. Ne? Also das ist ja eine lange Liste. Es ist ja nicht nur so, dass es nur irgendwie jetzt irgendwelche Leute sind, die irgendwie sagen, so ja, es dürfen hier keine Dinge irgendwie gesagt werden, die irgendwie in den Faschismus führen, nach den Maßstäben und Kriterien, die wir irgendwie haben. Also diese komplette extreme linke Ecke irgendwie, sondern mit dieser Sache, dass man sagt, irgendwie so, ja, wir müssen ja da irgendwie mehr aufpassen, dass weniger Falschinformationen kommen und so weiter und so fort. Da kann man ja auch normale Leute halt von überzeugen, weil es ist ja schon irgendwo vernünftig, aber das Problem an der Sache ist halt eben, es ist nicht richtig machbar, es ist nicht durchsetzbar. Und wenn man diese Sachen halt fordert, dann muss man sich halt klar sein, dass solche Dinge dann halt passieren. Oder man muss es halt wirklich, ja, man muss es halt so doll einschränken, dass dann noch wieder Sachen durchs Musterraster durchfallen, damit es halt nicht zu stark greift. Und das kann euch jeder sagen, der wie ich zum Beispiel ein Programmierer ist und tagtäglich probiert, irgendwelche Dinge, irgendwelche Fälle aufzufangen und so weiter und so fort, irgendwelche Sachen in so einer Programmierung irgendwie dem Computer das beizubringen, hier und da Toleranzbereich zu haben für irgendwas oder so. Das ist nicht so einfach. Das ist sau schwer, das hinzukriegen, dass solche Sachen nur die richtigen Dinge filtern. Und da ist noch nicht mal, ja, und was die Geräte schon erst recht nicht können, ist halt irgendwelchen Kontext verstehen oder so. Dieselbe Aussage, die man getätigt hat, kann ja in einem einen Punkt eine Antwort auf was anderes sein und in diesem Kontext dann klar sein, dass es halt im Scherz gemeint ist oder so. Und in einem anderen Kontext kann es halt eben wieder dann nicht so sein, ne? Und so weiter und so fort, ne? Also, ja, das. Wollen wir totaler nuklearer Krieg spielen? Ja. Ja, aber Spotify wird mehr und mehr auch zu so einer Geschichte, wo man halt besser kein Geld lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Oh, also. ja, hier. Oh. Wollen wir das bitte mit Ton? Ja, klar, ich habe sowieso noch keinen Ton, ich höre noch nichts, weil das ist zu Twitter normal, wie immer. Aber ich habe den jetzt schon Lange, an lange und war es sie nicht klingt. mehr bei uns zu Gast, aber wir wollen sie mal wieder zu Wort kommen lassen, Alte denke ich. Bekannte. Ja, Frau Schramm war ja sogar schon mal bei uns in den Kommentaren. Ja, die war schon mal, hat sogar mal live zugeguckt, Ja, als es um genau, sie ging. als es um sie Irgendwer ging, hat ja. sie ihr gesteckt. Ja, sie war sogar ganz freundlich. Sie hatte einen guten Tag wahrscheinlich. Also, das könnt ihr euch auch mal angucken. Das war unser Stream Marx, Murks etc. pp. Da haben wir uns ein ganz altes Video von der Piratenpartei angeguckt, wo sie uns damals von Marx erzählt hat. Und ja. Die Piratenpartei wird hier auch Thema sein. Ah, okay, ich bin Ganz gespannt. Ich kurz. habe es mir noch nicht angeguckt, aber schauen wir mal. Hi! Nächste Woche wählt die Linke einen neuen Parteivorstand in Erfurt. Und ich bewerbe mich auch. Und warum? Das sage ich euch jetzt. Nächstes Jahr wird politisch ein super krasses Jahr. Bundestagswahl, ganz viele Landtagswahlen, weiterhin Corona und das Ende von Merkel. Außerdem die ganzen Probleme, die wir schon vor Corona hatten. Weil sind wir mal ehrlich, für die meisten Leute ist Corona nur als Problem draufgekommen. Existenz- und Zukunftssorgen, miese Arbeitsbedingungen, das Alleingelassenwerden bei Pflege und Betreuung, Klimakatastrophe, Mietenexplosion und soziale Spaltung. Rechtsextremismus. Die Linke hat für super viele von diesen Problemen richtig, richtig gute Lösungen. Das geht nur manchmal unter. Deswegen müssen wir dringend das Gemeinsame nach vorne stellen. Deswegen kandidiere ich. Klar, Konflikt und Kritik kann ich. Aber auch Kompromiss und Kooperation. Für irgendwas müssen. Ist doch gelogen. Jetzt Das hast glaube du ich gar nicht. es Habe ich es abgeschnitten. kaputt gemacht? Okay. Jetzt, sie brüllt nämlich jetzt, für irgendwas müssen die Piraten ja gut gewesen sein. Okay. Gewesen sein. Also, wenn du in Erfurt wählen darfst, freue ich mich über deine Stimme. Ansonsten drück mir die Daumen! In Erfurt. Ja. Tja, also, das halte ich Da aber will auch ich für auch ein Gerücht, dass sie da bei den Piraten irgendwas gelernt sagen. hatte drüber, weil danach war sie ja dann noch von der Amadeo-Antonio-Stiftung unterwegs und hatte ja unter anderem auch diesen super tollen Katalog von Merkmalen von Hate Speech mit ausgearbeitet mit denen, wo dann so Sachen drin standen wie wir und die sagen und so. Oder wir gegen die und so weiter. Das war ja auch dieser Katalog von Punkten, den der Satiriker von ZDF damals da aufs Korn genommen hat, wo dann dieser ZDF-Beitrag ja verschwunden ist aus der Mediathek dann, weil sie das echt weggekriegt haben, so nach dem Motto, sag was Böses über die Amadeus- und Hundestiftung und mach dich drüber lustig, was sie da für schräge Dinge behaupten, was alles irgendwie Elemente von Rechtsextremismus explizit davon hat eben sein sollen. Und ja, tschüss, vorbei, weg mit dir. Also, es war schon ziemlich übel, fand ich damals. Einer von den Schlüsselmomenten, kann man wieder dran erinnern, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber ich finde, also, man hat ja früher immer gesagt, Politik ist so trocken und so langweilig und nicht bunt genug. Und wenn sich hier irgendwelche offensichtlich angetörnten Leute auf die Art und Weise bewerben, da haben wir doch einfach was, da sind wir einen Schritt weitergekommen. Da ist die Politik nicht mehr so langweilig und nicht mehr so öde, ne? Das Ende von Merkel fand ich auch gut. Das Ende von Merkel, was dürfen wir uns darunter Ich würde sagen, vorstellen? das ist ganz klar eine rechte, wie heißt es, ein rechter Topos oder ein rechtes Narrativ. Da würde ich aber nochmal die AA-Stiftung fragen, was sich dahinter verbirgt. Es kommt mir sehr recht so, auf jeden Fall. Julia Schramm, doing left-wing politics in Germany. Also wenn sie so fähig wäre, sich zu einigen, dann wäre sie ja nicht aus der Piratenpartei raus, ne? Dann wäre es ja nicht nötig gewesen, dass ich da ja Naja, aber da einkämpfen waren da auch muss. so viele Rechte, Mamann. Hast du das Achso. nicht mitbekommen, die Ja, nicht ganzen so. Rechten, die da waren? Nee, nicht so richtig. Außer ihr Ich auch vielleicht. nicht. Ja, ich sehe diese ganzen Rechten von damals immer noch bei mir in Hannover für offene Grenzen demonstrieren und so. Julia, Julia. Ach nee. Kommen wir zur nächsten Ex-Piratin, nämlich der Laura Sophie Dornheim, die ja jetzt auch mal wieder für den Bundestag kandidiert und die ja mittlerweile bei den Grünen gelandet ist und da auch ihre wunderbaren feministischen Themen voranbringt. Sowas wie Abtreibung sollte doch absolut nicht illegal sein. Was fällt euch ein? Die hat hier geschrieben, ich halte die FDP für eine kapitalismusbesessene, unfeministische Partei, in der immer noch Schwulis das Sagen haben und vielleicht Nazis geduldet werden. Dass ein oder zwei hochkompetente Frauen trotzdem damit machen, ändert daran nichts, weder in Kreuzberg noch im Bund. Ja, also ein Eine oder zwei. unfeministische Partei, Ja. ist das schlecht? Eigentlich nicht, nee. Das Weil, widerspricht aber auch also, nicht so richtig, ich habe glaube voll Bock, da ein Kreuz zu machen, wenn das stimmt, aber Ich habe mir auch ich gedacht, weiß dass sie ja immer wieder leider, so diese Sachen, also ich habe ein Problem mit diesen hochkompetenten Frauen, die sie, dass. also die von ihr als hochkompetente Frauen bezeichnen, nicht die Leute, die mir einfallen würden, wenn ich an Ich hochkompetente gehe Frauen mal in der nicht FDP davon denke. aus, dass Sie Linda Teuteberg meinen. Mit Sicherheit nicht. Und die meint auch nicht die vier, fünf anderen Leute, die jetzt nicht so bekannt sind in den Medien, die ich aber kenne, die ich auch als hochkompetente Frauen in der FDP Sie meint ihre bezeichnen würde. feministischen Sie Freundinnen, meint ne? ihre feministischen, sie meint Super. ihre feministischen Freundinnen wahrscheinlich auch aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin, diese Frau Aus dem Jasper Hinterzirkel Winter, oder so. diese Frau Jasper Winter da im Abgeordnetenhaus von Berlin, die absolut nur den gleichen Krempel erzählt, den die alle da erzählen, also die Grünen und so weiter, die komplett austauschbar wäre mit den allen. Und ja, wo ich keine Ahnung habe, was die in der FDP will, aber ja, stellt sich hin und sagt so, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie mein tolles Feminismuspapier durchkriegen, damit ich dann morgen in der Kita den anderen sagen kann, so, ja, die FDP macht jetzt auch. Wo ich mir gedacht habe, ja, das ist genau das, was wir euch die ganze Zeit immer vorwerfen, wo ihr euch immer aufregt, dass das alles nur Scheiße ist, die die anderen schon lange fordern. Und wenn die Leute das unbedingt haben wollen, dann sollen sie doch einfach die anderen wählen. Und dann mal gucken, was das für Mehrheiten gibt. Es wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass irgendjemand dann von diesen Leuten, die sowieso ums Verrecken nicht die FDP wählen, dann die FDP wählen. Weil ihr da die ganzen scheiß Talking Points, die es überall gibt, dann auch noch in die FDP dann gebracht habt. Ja, herzlichen Glückwunsch, hochkompetent, ja. Was sind eigentlich vielleicht Nazis? Ja, vielleicht Nazis, das sind halt, das ist so, dass dann bei den Leuten hängen bleiben soll, dass es Nazis sind. Aber es sind vielleicht Nazis, also wenn jetzt der Staatsanwalt kommt, sind sie keine Nazis. Aber vielleicht hat sie auch recht, weil vielleicht ist den Leuten das mit der Feminismusgeschichte doch nicht so wichtig, dass sie darauf bei ihrer Wahl einfach gar nicht achten. Und vielleicht ist das mit den Nazi-Sachen ja, so ähnlich. Hm? Das sagt sie ja jetzt nicht. Nee, sagt sie nicht. Ne? Sie ist schon der Meinung, dass das alles total wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, wenn das alles so wäre, warum soll sie sich denn überhaupt aufregen? Ist doch dann schön, wenn es eine unfeministische Partei ist, weil dann ist ja nichts mehr mit denen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sich nach der nächsten Bundestagswahl, wo die FDP meines Erachtens nach mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird, werden die ganzen Leute sicherlich das meinen, dass es daran liegt, an den vielleicht Nazis und dem Unfeminismus. Also ich rechne ja, damit, weil ja, so wie ich diese Charaktere bisher erlebt habe, glaube ich nicht, dass die da auf sich selber schauen werden und sich denken werden, so ja, wir haben ja auch kein alternatives Angebot gemacht, wir haben ja auch nicht irgendwie uns auf unsere Werte bezogen, wir haben ja die ganze Zeit immer nur nach den anderen geguckt. Ja, nur im Gegenteil hat das ja, das, also die, wie soll man sagen, die umgekehrte Variante hat ja schon funktioniert. Also sind ja schon dadurch, dass der, ich nehme mal an, dass das nicht im Zusammenhang hängt, im Zusammenhang steht, die haben ja schon durch die Eskapaden von den Brüderle, sag ich mal so, ja schon viele Prozente verloren. Ja, das oder eben auch durch das, was vielleicht eben dann auf den Brüderle eingepastet ist. Ne? Ich bin mir auch eigentlich relativ sicher, dass das nicht so sehr das Brüderle-Ding war, sondern dass es, glaube ich, eher Philipp Rösler war mit diesem Spruch damals Anschlussverwertung. Das war nach dieser Schlecker-Pleite. Hat er ja gesagt, dass sich die Leute da eine Anschlussverwertung suchen sollen. Und ich glaube, das ist bei mir jedenfalls damals als damals ja nicht FDP-Mensch, weil ich damals ja in der Piratenpartei war, ist es auf jeden Fall sehr sauer aufgestoßen, diese Formulierung. Ja gut, aber der Fipsi war ja auch eher ein Totalausfall. Also, und lass mal beides seinen Anteil irgendwie gehabt haben, oder das mit den Brüdern hat ja auch damit zu tun, ja, was dann halt auch besonders, noch kam, dass sie mit ihren Freundinnen dann eben so eine Kampagne auch gefahren hat. Ne? Das wäre ja wahrscheinlich relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten, weil das ja auch Pillepalle war. Ja, das ist schon richtig. Das war ja auch gerade in der Heute-Show und so, bei allen möglichen Sachen haben sie sich da richtig eingeschossen auf die Kacke. Ja. Das ist schon wahr. Ja. Und tun das noch, ne? Schießen immer noch. Und was ich halt eben auch denke mit Frau Dornheim und FDP, ich weiß halt aus informierten Kreisen, Frau Dornheim hat ja mal für diese EO GmbH gearbeitet. Das sind die mit dem Adblocker, ne? Und die hatte ja damals auch großen Ärger mit dem Herrn Pallenberg. mit dem Sascha Pallenberg, damals noch bei Mobile Geeks, der ja diese EO GmbH sehr stark kritisiert hat und auch vollkommen zu Recht kritisiert hat für die merkwürdigen Geschäftspraktiken, die so getrieben hat. Und da haben die ja damals Frau Dornheim als Sprecherin von denen und noch andere Leute, irgendwelche Marketing-Fuzzis und so, haben sich ja schön auf ihn eingeschossen und auch probiert, ihn in so eine Sexismus-Ecke irgendwie zu stellen. Um halt eben diese vollkommen berechtigten Vorwürfe irgendwie zu deflekten. Und ich weiß halt eben aus informierten Kreisen, dass ein Sprecher von EO, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frau Dornheim selber war oder jemand anders, auf jeden Fall auch bei dieser, es gibt so ein Fachgremium für Digitalisierung in der FDP. Und da sind die vorstellig geworden, und wollten halt die Leute davon überzeugen, die FDP, dass sie sich halt auf die Seite von dieser EO GmbH schlagen und irgendwie sagen so, ja, hier ist doch alles prima mit diesem Geschäftsmodell, dass man jetzt quasi die Ads blockt und dann hingeht zu den Leuten, die davon leben müssen, von der Werbung und denen dann sagt so, ja, wenn ihr eure Werbung hier entblockt haben wollt, überhaupt kein Problem, dann müsst ihr uns jetzt Geld bezahlen. Ne? Also da sich halt so, das war ja das Ding, eine von den merkwürdigen Dingen, die halt so getrieben haben. Und das haben sie halt da probiert und sind da abgeblitzt. Ne? Also die FDP wollte von dem Scheiß auch nichts wissen. Und sie ist übrigens immer noch Vice President Consumer Products bei EO. Okay. Ja, fantastisch. Aber deswegen will sie ja jetzt auch im Bundestag, weil dann kann sie den ganzen Krempel gleich selber machen. Und warum eigentlich Lobbyismus, wenn man selber in den Bundestag gehen kann? Ne? Ja, und der Witz ist, dass ich jetzt die ganze Zeit, ich höre von früh bis spät immer der Merz und der ist so schlimm wegen seinen ganzen Nebentätigkeiten und so, wo ich ja noch nicht mal abgeneigt bin dazu, zu dieser Analyse und dieses ganze Zeug. Aber wenn ich das alles immer höre, dann ist es immer von irgendwelchen Leuten aus diesem linken Spektrum, zum Beispiel hier dieser eine Junge von der SPD auch, die eine Mitarbeiterin von Frau Schwesig ist, ne? Ich sag nur Team Gina Lisa und so weiter und so fort, die sich drüber aufregt über irgendwelche Leute, über irgendwelche Politiker und dass das ja wohl nicht, warum die überhaupt noch in der Politik wären, so nach dem Motto, nach dem ganzen Kram, was die gemacht haben, wo ich mir auch denke, so, ja, das kannst du deiner Manuela Schwesig auch sagen, so. Also Team Gina Lisa, sage ich da nur. Das war ja auch so ein Ding, wo sie sich da damals, da haben wir uns ja damals auch intensiv mit beschäftigt, da komplett auf die Seite irgendwie gestellt hat von einer in so einem Prozess und quasi, so, dass er so weit sogar ging, dass die Richter in ihrer Urteilsverkündung darauf hingewiesen haben, auf diesen politischen Druck, der da irgendwie ausgeübt wurde, da jetzt irgendwie das richtige Ergebnis daraus zu kriegen bei diesem Prozess, also finde ich unmöglich damals, diese Sache. Ja, das Also ist auch, die Einmischung ist auf jeden Fall ja, unmöglich für diese ihn. Ja. Sache und dann dieses ganze Demokratie-Leben-Zeug mit allem, was da so dran gehangen hat und so, also dieses Schwesig hat Familienministerium. doch angeblich noch vorher ihren Abschied der ordentlich Posten geschaffen, die sie dann besitzen konnte mit irgendwelchen Bekannten und so weiter. Ja, Im das mit den Bekannten Ministerium. weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Posten, ja, das ist Posten schon wahr, ja. geschaffen, ja. Und lauter solche Dinge, also und jetzt ja auch mit Frau Giffey und ihrem Doktortitel und dieses ganze Zeug. Und also dieses Familienministerium ist echt ein Hort der Skandale und Skandelchen da. Ne? Also das ist, aber es ist ja über jeden Zweifel erhaben, weil da geht es ja auch um Frauenkram und Jugendkram und Altenkram und das ist ja alles, sind ja alles so gute soziale Themen und deswegen ist es ja alles prima und Außerdem also. schreiben die in ihrer Agenda ja auch, dass alle Bereiche der Gesellschaft umgeändert werden müssen. Ja, von der SPD jetzt aber, ne? Nee, aber auch Also. dem Familienministerium steht das mittlerweile an verschiedenen Stellen. Okay, ja, das müsste Ja. ich mir dann nochmal angucken. Also ich kenne es jetzt nur aus dem SPD-Grundsatzprogramm, ja, wo man alle Bereiche ändern muss wegen den. Ja, aber sowas findet man ja bei der politischen, wie heißt denn hier, Bundeszentrale politische Bildung auch mittlerweile. Okay, Ruhig, also haben ruhig, die alle da Hemmungen kommen. verloren. Da kommen wir Ja. gleich noch Ja, ich zu wollte den auch gerade sagen, ersten. Mamon, du hast hier so einen Podcast, ne, wo du Dinge einreichen kannst. Wollte ich nur mal sagen, ne? Da haben wir aber auch Also. schon drüber gesprochen. Vielleicht die eine oder andere diese Formulierung jetzt da nicht gefunden, konkret oder so, Ja, aber eben, also ich ich habe kann sie mich schon nicht erinnern. an anderer Stelle Ja, schon, ich habe sie dann schon reicht das gefunden doch, und ich sage ja nur, dann reicht das ist das ja doch ewig bitte alles in alt. Zukunft ein, dann reicht das doch einfach nochmal ein. Ja, gut, ich gucke mal, aber eine News ist es nicht, ne? Ist doch alles okay. Ich sag's ja nur. Ja, Laura. Wir erinnern uns alle noch dran. Damals wurde davor gewarnt, dass junge Männer von zu viel Selbstbefriedigung blind werden. Danach hieß es hier, es macht antriebslos und lasch, raucht lieber kein Hasch. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der berühmte und berüchtigte Kriminologe Christian Pfeiffer sagt, dass der E-Sport mitverantwortlich ist für die männliche Leistungskrise. Zu viel Daddeln macht euch schwach. Ja. Zu viel Computerspielen habe einen Einfluss auf die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen, sagte Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen im Deutschlandfunk. Es seien deutlich mehr Jungen davon betroffen als Mädchen. Warum? Ich dachte, die Spieler sind 50-50. Naja, die empirische Forschung habe ergeben, dass intensives und langes Computerspielen in hohem Maß verantwortlich für die bundesweit schlechten Leistungen von männlichen Jugendlichen und jungen Männern seien. Das gelte sowohl für Schüler als auch für Studenten. Überlegungen in der Politik, E-Sport in der Frage der Gemeinnützigkeit mit analogen Sportarten gleichzustellen, kritisierte der Kriminologe scharf. Es gibt keinen Grund, einer brummenden Industrie, die ihren Umsatz verdoppelt hat, auch noch Geld hinterherzuwerfen mit dem Label, sie sei gemeinnützig. Hat der Mann mal Bundesliga geguckt eigentlich? Oder so? Scheinbar Nee? nicht. Offensichtlich nicht. Ja, Also Christian, du glaubst also, das sind die Computerspiele. Du glaubst nicht, dass das die bodenlose Absenkung der Schwellen im Lernbereich ist, dass heute gesagt wird, ach, richtig schreiben ist nicht so wichtig und Allgemeinwissen, das kann man auch googeln und so. Das ist, nee, aber Computerspiele sind es natürlich, klar, was auch sonst. Ja. ja, und auch dieser Bezug auf Jungs oder Männer, das ist doch irgendwie, da will man doch auch andere Gründe nur wegschieben mit, sagen wir so. Ja, natürlich, damit will man die Na, die ist sehr strukturelle einfach. Benachteiligung von Jungs und Männern, gerade auch im Bildungswesen, wegschieben. Ja. die durch die Feministin immer noch weiter verschärft wird. Es gibt schon Kritik auch von Pädagogen, Psychologen in dieser E-Sport-Geschichte. Allerdings ist das mehr so ein Set von Kritikpunkten, die Computerspiele mit als einen Punkt darin sehen. Also einfach die übermäßige Beschäftigung mit digitalen Medien oder so ist für Kinder, Jugendliche schon nicht unbedingt förderlich. Das ist nicht falsch sozusagen. Aber wie gesagt, kommen noch andere Aspekte eben dazu. Und ich würde sagen, dass für Kinder auch mit am schädlichsten ist, wenn ihre Eltern die ganze Zeit am Daddeln sind. Ja, und dann sind die Mütter sicher auch nicht ganz hinten. Und halt, ich wollte jetzt auch noch sagen, was gerade der Pritmaster in unserem Chat schon sehr gut formuliert hat, Korrelation mit Kausalität verwechseln. Vielleicht sind Männer, die sich in Drogen, Computerspiele etc. flüchten, das Symptom eines tiefer liegenden Problems. Hätte ich schöner auch nicht sagen können. Und gerade jemand wie der Herr Pfeiffer, der jetzt seit gefühlten 1000 Jahren irgendwie zu allen Themen was weiß, sollte sowas doch unterscheiden können. Ja, oberflächlich etwas, die Analyse finde ich auch. Ach nee, Robert Pfeiffer, Oberfläche, ach nee. Ach nee, der Herr Malule ist oberflächlich. Ach nee. Sportstudio, oh mein Gott. Ja, der Herr Walulis, wo man uns ja, also erstmal danke an den Zuschauer, der uns das geschickt hat, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so der Funkformate-Gucker, obwohl es da sicherlich immer was geben würde, was man irgendwie verwursten kann, aber ja, ich meine, ihr wisst ja mittlerweile eigentlich auch alles, Funk danke, nicht so gut ist, würde ich mal denken. Und ja, also hier zu diesem Herrn Walulis, das war eigentlich immer einer von den Leuten, wo mir die Leute immer gemeint hätten, so ja, du siehst das wieder alles zu eng und für dich ist ja immer wieder alles nur doof und in Wahrheit gibt es auch gute Sachen bei Funk, zum Beispiel den Herrn Walulis zum Beispiel, der ist total gut und voll fair und so und der macht nur... Den haben sie aber eingenordet, jetzt habe ich den einen. Keine Ahnung. Der war mal ein bisschen besser, mittlerweile damit er auch nur noch nach Funk kam. Ist der Mann Satanist, oder? Wahrscheinlich, ja, ich denke mal schon, ja. Wollen wir mal hören, was er so zu sagen hat, ja. Das aktuelle E-Sport-Studio. E-Sports, der zweitbeste Grund für junge Männer, stabile Handgelenke zu haben. Nach Schlagzeugspiel. Sportlicher Schon mal einen Spitzenwitz zum einen. Also, unglaublich. Ja. Ich freue mich auf ein Boot, da kann Dieter nur heimgehen, ja, mit seinem alten Männerhumor. Ist auch überhaupt nicht sexistisch, ne? So, wenn er jetzt gesagt hätte, dass die morgens mit ihrem E-Sport aufwachen, so, das wäre sexistisch gewesen, glaube ich, aber. Ja, wahrscheinlich. So ist es natürlich total überhaupt nicht sexistisch. Frauen würden auch nie ihre Hände benutzen, also. Nee. Schon gar nicht für sowas. Kein bisschen. Die haben doch ihren E-Sport dafür. Also. Denk mal drüber. Erinnert ihr euch noch an den Typ, der sich den Nintendo Switch Controller in den Hintern. Nee, weiß ich auch nichts von. Ich auch nicht wissen. Muss auch nicht unbedingt. Der Kampf unter Gamern boomt. Die Umsätze gehen weltweit durch die Decke. Turniere füllen Stadien. Und wer gewinnt, wird zum Superstar. Fnatic Champion. Aber mir fällt gerade ein, ich glaube, ich mache mal meinen Filter rein. Weil Funk ist ja mittlerweile so ein bisschen frech. Eigentlich hat der E-Sport inzwischen alles. Sponsoren, Stadien, Fans. Nur eins fehlt. Frauen. Sogar CNN als Mainstream-Medium ist das aufgefallen. You just saw some of the best e-sports players in the world. And you may notice, all of them are male. Ja, CNN, wer kennt es nicht? Das total ausgewogene Nachrichtenformat CNN. Es gibt ja auch sonst keine Bereiche, wo das so ist. Motorsport zum Beispiel oder aber Sport im Allgemeinen. Und würde ich bei der Politik auch und überhaupt. Ja, und ich sage auch, ne, ja. das ist. Außer da, wo Frauen besonders interessiert sind. Ne? Was mir jetzt gerade so einfällt, was eher eine allgemeine Sache ist, ist Rundfunkbeitrag. Wir brauchen unbedingt Rundfunkbeitrag, weil das ist einfach Gemeinwohl und das ist so wichtig und das ist einfach Recherche, weißt du, das kann kein Mensch machen. Du brauchst diesen verdammten, verfickten so Rundfunkbeitrag dafür. Weil CNN gucken und dann so ein bisschen CNN einblenden, das ist einfach, das geht gar nicht sonst. Wisst ihr, das ist auf jeden Fall, ja, da muss man dringend die Leute alle verschröpfen, weil ich meine, na, das ist ja anders nicht leistbar, ne? Sich da seinen ja, irgend so eine Irgend so eine hier Redakteurin, die diesen Krempel da geschrieben hat, die sowieso schon diese ganzen Dinge alle gefressen hat, weil wir werden auch gleich merken, es ist alles widersprüchlich ohne Ende. Weil was wir jetzt gerade gelernt haben, ist, es gibt keine Frauen im E-Sport. Ne? Das mal so im Hinterkopf behalten, die gibt es da nicht, weil das wird gleich relevant. Nicht nur im professionellen Gaming ist das so, auch im Casual Gaming. Für dich und mich werden Frauen oft in einem, naja, einseitigen Licht betrachtet. Casual Gaming ist schon mal überhaupt nicht das Wort für das, was er sucht. Hm. Casual Gaming ist eine spezielle Sorte Gaming, das ist Bejeweled und Three in a Row und solcher Kram. Wie wäre es, wenn du jemanden reden lässt, der Ahnung hat, Philipp? Ja. Oh, und jetzt, nee. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Alter! Oh. Alter! Was ist das für ein Spiel, ey? Das ist Witcher 3 und okay. das ist eine vollkommen aus dem Zusammenhang gerissene Szene. Ah, wird er dabei verarscht? Sie benutzt ihn. Sie verführt ihn, gibt ihm ein Schlafmittel, damit sie einen Vorsprung hat. A. B. Ist Witcher 3 eins von den Spielen, die starke Frauenfiguren haben, die ihre eigenen Entscheidungen fällen? Es gibt eine ganze Questreihe, die von vielen Leuten, die das Spiel gespielt haben, inklusive mir, als die beste Questreihe in dem ganzen Spiel gesehen wird, nämlich die mit dem blutigen Baron, der seine Frau und sein Kind aus dem Haus geprügelt hat und jetzt daheim sitzt und weint und der Witcher soll ihm helfen. Und das ist eine richtig tiefgehende Geschichte, wo es um Gewalt geht, wo es um Missbrauch geht, wo es um Gewalt durch auch Alkoholismus geht. Also gerade jetzt dieses Ding hervorzuziehen, völlig aus dem Zusammenhang zu reißen und zu behaupten, hier ginge es um irgendwie so eine Anita Sarkeesian, die Frauen sind der Ballgeschichte, ist einfach unehrlich bis zum Anschlag. Ja. Ja, das ist schon mal ganz wichtig auf jeden Fall und auch sonst. Ich meine, selbst wenn das jetzt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt genauso, wie sie es dahin gedreht haben, dann ist es ja immer noch so ein Ding von wegen, es sind halt unterschiedliche Dinge. Also du kannst mit deinem komischen Computer eine Facharbeit schreiben, eine Doktorarbeit schreiben und du kannst dir Pornos angucken. Und es wäre so, als wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, die Leute, die eine Doktorarbeit schreiben, sind frauenfeindlich, weil man sich auf dem Computer auch Pornos angucken kann. Also angenommen, das wäre jetzt so eine Szene. Ne, das ist so das Level auf jeden Fall davon. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch noch komplett falsch dargestellt ist, ja. Aber ich gehe auch davon aus, der zuständige Redakteur Gemeinwohl wird sich das auch irgendwo her ergoogelt haben und dieses Spiel nicht einmal angepackt haben. Holla, die Waldfee, das sieht auf den ersten Blick recht problematisch aus. Ja, auf den ersten Blick, ja. Holla, die Waldfee. Problematisch, ja. Und im Chat wird gerade gesagt, wir sollen das nicht rechtfertigen. Ich habe nur aufgezählt, warum das alles Bullshit ist, was er sagt. Natürlich kann ein Spiel so, auch wegen mir, wie Damsel in Distress und Girls as a Prize wegen mir, wenn es ein Publikum findet, sollst du das machen. Also das war jetzt nicht als Rechtfertigung gegenüber Herrn Valulis gemeint, das war einfach als Richtigstellung für die Leute gemeint, die das hier vielleicht sehen und denken, aha, okay, vielleicht hat er einen Punkt, weil er hat keinen. Ja, das meinte ich ja auch noch damit halt eben, ne? Dass selbst wenn das so wäre, alles, wie er das jetzt dasteht, dann wäre es halt immer noch kein Ding, so das, was er da versucht zu konstruieren, ist halt Quatsch. Also, ja. Chris, wenn die GEZ-Medien das nicht machen, dann macht das vermutlich keiner mehr. Naja, Anita macht das. Irgendwelche Leute kriegen da schon Geld für gesammelt, für so ein Blödsinn. Sind alle Computerspiele jetzt auf dem Prüfstand? Gibt es etwa Videogame Cancel Culture? Also, müsst ihr GTA auf den Müll werfen? Und warum haben es Frauen im professionellen Gaming so schwer? Beides jetzt. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Frau, die vor dem Videospieleladen stand und gesagt hat, ja, und in GTA kann man Frauen vergewaltigen und das und jenes und bla. Und also Videogame Cancel Culture hast du ein bisschen verschlafen, Philipp, glaube ich. Ich habe gerade den Ton aus, weil da nur Musik ist. Ah, okay. So, jetzt geht's weiter. Sekunde. Okay. Ach, das war erst das Intro zwischen. Das war nur Musik gerade, ja. Im E-Sport sind wie Maskenträger im Weißen Haus. Stark in der Unterzahl. Und. Orange Man. Das liegt nicht daran, dass sie Männern in Videospielen generell unterlegen sind. Zumindest gibt es keine Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Frauen. Ja, Moment mal, aber es ist doch völlig. Ich meine, es gibt Frauenteams und es gibt auch Frauenteams, die schwer gepusht worden sind finanziell, weil man nämlich gerne wollte, dass man Frauen hat, weil Frauen, das habe ich auch schon 100.000 Mal gesagt, wenn es eine Formel-1-Fahrerin gäbe, die gut genug ist, da oben mitzufahren, würden sich die Hersteller darum reißen, diese Frau zu engagieren. Es gibt sie aber nicht. Und diese Frauenteams, egal wie toll die aufgeblasen worden sind, aus denen ist allen die Luft rausgegangen, weil sie nicht gewinnen konnten. Also rein, wenn man den Datensatz E-Sport betrachtet, gibt es das schon. Ja, nur das ist aber eigentlich auch gar kein Problem in irgendeiner Sportart, dass die Männer meistens gewinnen. Deswegen macht man ja zwei Serien oder so. Zwei nur? Ja, mainly. Super Mario Brothers and Sis, ja, The Great Gianna Sisters ist, glaube ich, von 1983 oder so, Philipp. Aber da warst du wahrscheinlich noch nicht mal auf der Welt. Sehr beliebtes Spiel gewesen, ne? Gianna Sisters. Ja, und ist danach auch vom Markt genommen worden, weil es halt zu sehr Mario Brothers war. Leistungsschwächer sind als Männer. Das Thema ist unter Forschern umstritten. Eben hat er doch gesagt, das wäre eindeutig und jetzt ist es plötzlich umstritten. Sportwissenschaftler Ingo Frohböse sagt, gerade wenn es um die Verarbeitung von komplexen Aufgaben unter Zeitdruck geht, sind Frauen besser. Warum greifen die dann nicht die Millionenpötte bei League of Legends ab? Oder bei Dota 2, wenn die das so gut können? Ja, ich erinnere mich, also ich meine, klar, die haben das natürlich reingenommen, weil es halt ihrem Bild entspricht, was sie gerne erstellen wollen. Ne? Ja, aber das Bild widerspricht halt dem Bild, was ich sehen kann. Und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Ja, sollte man denken. Mich erinnert das so sehr an, ich weiß nicht mehr was, bei Futurama oder so. Irgendwo hatten sie sich doch mal drüber lustig gemacht über Frauenbasketball und dass sie ja in Wahrheit irgendwie ihre nicht vorhandene Größe mit der guten Technik wieder ausgleichen. Das war irgendwie. Ich hatte letztens wieder das Vergnügen, 5 oder 10 Minuten Frauenfußball-Bundesliga zu sehen. Und das ist so ein lahmes Ballgeschiebe und Gehampel. Es tut mir leid. Gut, dann musst du doch mal wieder normale Bundesliga gucken. Ich mag nicht lahme schon Ballgeschiebe. Keinen Fußball wirklich. Aber das ist wirklich, da kann ich auch auf den Sportplatz gehen, wenn die C-Jugend spielt. Ja, 10 Jahre Fußball, wie man das sagt. Das ist ein längeres Thema, glaube ich. Aber ja. Der Sport erfordert eine hohe Reaktionsfähigkeit mit seinen 300 bis 400 Bewegungen pro Minute. 300 bis 400 Bewegungen schaffe ich nicht mal am Tag. Körperliche und kognitive Fähigkeiten sind wichtig im E-Sport. Und Frauen punkten außerdem mit besserer Kommunikation. Das könnte den E-Sport-Teams ganz gut tun. Da sieht die Kommunikation nämlich teilweise so aus. In E-Sport-Teams wäre etwas weniger Testosteron. Die Kommunikation in E-Sport sieht ungefähr aus wie in jedem anderen Sport. Also Rumgebrülle und Gekreische, wenn was klappt und Arm in die Luft so werfen. Das ist mit der Kommunikation sogar gar nicht verkehrt. Ich habe gesehen, dass einige Teams weibliche Trainer haben. Da könnte das erreichen. Einige Teams von was? Von E-Sports oder wie? Ja, genau. Okay. Ja. Ist mir aufgefallen. Mehreren. Jedenfalls gar nicht so schlecht. Oder wenigstens Untertitel. Aber woran liegt denn das jetzt, dass Frauen im E-Sport so selten sind wie in DAX-Vorständen? Goldener Kabarett hier. Wie überall, ne? Ja, macht er sich schon selber drüber lustig, dass das so ein super Witz war, ja. Auf jeden Fall total gesellschaftlich relevant, auf jeden Fall. Ja, und dass auch geholfen wird, ist wichtig. DAX-Vorstände, ne? Also DAX-Vorstände gibt es tatsächlich sogar noch ein bisschen weniger als Computerspieler, Leute, wisst ihr, ne? DAX-Vorstände und E-Sports. Willkommen in der Welt der schrägsten Vergleiche aller Zeiten, ey. Wahrscheinlich sind die von Herrn Pfeiffer, als nächstes kommt dann von Herrn Pfeiffer, die ganzen Leute sind in DAX-Vorständen und Und deswegen haben sie so eine schlechte Leistung. Da weiß ich nicht, können sich nicht mehr um ihr Privatleben kümmern. Wir haben mit drei Frauen im E-Sport gesprochen, zwei professionellen Gamer. Kann nicht sein, die gibt's nicht, habe ich gerade gehört. Und einer Moderatorin. Und der erste Grund, der E-Sport bevorzugt Männer. Fakt, einfach Fakt. Die werden bevorzugt. Auf welche Weise denn bitte? Game of Testosteron. Ja. Na ja, du, also die, wenn du da zum E-Sport kommst, dann sagen die bitte Hose runter, und dann gucken die und dann entscheiden die, ob du mitmachen darfst oder nicht. Weißt du nicht. Ja, also eigentlich genauso wie in Politik, Wirtschaft, Medizin, Wissenschaft. Auch alles Fakt. Medizin vor allem, ne? Medizin. So wie, überall unterdrückt. Medizin, genau. So wie mit dem Brustkrebs und den Prostatakrebsvorsorgegeschichten, ne? Medizin, ja? Zum Beispiel. Der Philipp könnte mal länger an seinen Texten irgendwie feilen, bevor er sie raushaut. Ja, ich glaube, die dämliche Redakteurin, die ihm das zusammenkopiert hat, die ist, glaube ich, im Medizinstudium sind die Frauen auch in der Überzahl. Militär. Militär, ja. Das ist auch ein super Beispiel. Überall benachteiligt. Ja, überall. Ja, und man könnte jetzt auch noch von der Müllabfuhr und von den Minenarbeitern und den Bäumen anfangen, aber das lassen wir lieber. Womöglich. Militär, ja. Ja, Women are the primary victims of war, ja. Hillary Clinton. Ja. Comedy. Vielen Dank. Und wenn gerade schon Finale ist, nehmen wir doch als Fallbeispiel mal das erfolgreichste E-Sport-Game der Welt, League of Legends. Warum hat auch dieses seit 2009 existierende, extrem populäre Spiel so wenig Frauen in der Pro-Szene? Das kann ja nur an der Unterdrückung liegen, weil wie wir ja gerade gehört haben, sind die der heißeste Scheiß aller Zeiten. Und aber man will sie einfach nicht, man will einfach nicht gewinnen. So ist es halt. Ne? Die Leute sagen sich, ja, nee, wir wollen nicht wirklich. Und wir wollen lieber unter uns bleiben als Männer. Das ist wichtiger. Ja, wenn man das irgendwie beeinflussen könnte, ne? Ja, wer gut ist, der gewinnt eben. Wir haben da mal nachgefragt. Wenn man als gerade als jüngeres Mädchen dann irgendwann anfängt, wirklich viel zu zocken oder auch mehr zu zocken oder probiert, wirklich kompetitiv zu spielen, man deutlich mehr Verachtung empfährt, auch einfach vom Umfeld, wahrscheinlich auch von den Eltern, als wenn man halt jetzt... Das wage ich zu bezweifeln. Also von den Eltern? Was für Eltern? Ja, den Eltern halt. Also, ich meine... Den Älteren meinst du, oder was? Nein, den Eltern. Deinen Eltern. Dass die sich nicht freuen, weil du so, die ganze Zeit vorm Computer sitzt. Das ja, hat noch kein Mann jemals erlebt. Das hat natürlich noch niemand... Wenn du als Mann vorm Computer gerne sitzt... Anstatt rauszugehen oder so, finden das alle Eltern super geil. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da wird man nur gefördert, da sagen die Leute, ja, Kumpel, mach sie alle fertig. Are you winning, son? Ja, aber es ist auch so, ist ja auch nie in anderen Fällen so gewesen. Ne? Also ich wette, Bela, Farin und Rotz Eltern waren total begeistert, als sie gesagt haben, nee, wir wollen lieber Punkmusik machen. Als absolut, Film. Bestimmt. Also, das sind einfach diese Sachen, da steht man voll dahinter. Das ist einfach so. Ja. Oh Mann. Jetzt ein Junges. Diese Dame spielt in der League of Legends für das Team Seaplay in der zweiten deutschen Liga. Sozialisierung also. Aber. Ja, Fakt. Ne? Damit wär's bewiesen. Zweite Liga. Also eigentlich hätte sie erste verdient, weil sie. Weil ihre, ja, aber dafür sind es wahrscheinlich noch nicht genug Frauen in der Mannschaft. Die Männer halten die noch runter, weißt du? Deswegen reicht es noch für die zweite. Dennoch gibt es auch Pro-Gamerinnen, nur halt nicht in den Top-Teams. Warum? Da wurde von den Profiteams manchmal seltsame Ausreden bemüht. Das fängt ganz einfach an bei der Unterbringung. Zum Beispiel, es gibt noch genug, oder es gibt auf jeden Fall einzelne deutsche Teams, die Teamhäuser haben, wo die Leute zu zweit, zu dritt in Schlafräumen schlafen. Ein Zitat von unseren Funkkollegen aus dem Unmuted-Podcast. Link in der Videobeschreibung. Also, in Sachen Frauen alles ein Unterbringungsproblem? Ich glaube jetzt nicht, dass es so schwierig wäre, vielleicht ein eigenes Zimmer oder wenn es im Management sowieso noch eine andere Frau gibt, dann mit der zusammen. Diese Dame spielt für das... Der wollte das nur bloß nicht ehrlich beantworten, ne? Ja, keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? Also, ich finde es auch merkwürdig. Wahrscheinlich haben sie 50 vernünftige Antworten bekommen und sich die eine rausgesucht, weil die so Vielleicht schön so. Oh, bescheuert Entschuldigung, Entschuldigung. Man kann aber doch auch ganz sachlich vorgehen und sich überlegen, was passiert, wenn ich in einen Haufen gerade fertig pubertierter Männer irgendwie zwei oder drei Frauen reinschmeiße in die Mitte. Und wird das der Leistung zu oder abträglich Ja, sein? möglicherweise ist das eh besser, wenn das getrennte Teams sind, dass man das auch getrennte Ligen macht, ne? Männer, Frauen, warum auch nicht? Machen wir in anderen Sportarten auch so. Ja, naja, ich meine, ich kann das schon verstehen, dass sie es da nicht so richtig einsehen, weil das halt eben ja nicht so offensichtlich ist. Ne? Es ist halt nicht Gewicht heben oder so. Ne? Ja. Tja. Das Team Austrian Force in der dritten League of Legends Liga. Ja, auf jeden Fall, es kann alles nicht sein, was wir gerade gesehen haben. Es kann sich nur um eine Fata Morgana handeln, weil ich habe hier von Herrn Valulis am Anfang von diesem Ding gelernt, es gibt keine Frauen. Es gibt sie einfach nicht. Also. Oh Mann. Für sie ist ein Grund für Ausreden wie ich weiß nicht, wo Frauen schlafen, schlichtweg der fehlende berufliche Umgang mit Frauen. Viele, die ich kenne, vom Staff her noch nie irgendwie Kontakt mit einer Spielerin in einem gemischten Team hatten. Man weiß nicht, wie verhalten sich die Jungs zu ihr, gibt es da Probleme? Naja, und durch den fehlenden direkten Kontakt zu Frauen entsteht eben zwangsläufig ein sehr männlich geprägtes Umfeld. Ja, was ist jetzt die Alternative? Meine, dass 15-Jährige nicht wissen, wie sie mit Mädchen umgehen sollen, was ist da jetzt ungewöhnlich dran? Wann, ich warte schon als drauf, dass das böse Incel-Wort kommt, aber Nee, das kommt nicht, aber es wird nur noch schlimmer. ich frage mich ja, was sie jetzt da haben wollen. Wollen sie die jetzt zwingen? Die kommen jetzt alle mit dir auf ein Zimmer, so. Damit die mal den Umgang lernen. Oder was? Oder wie? Oder was habt ihr euch das vorgestellt? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich Ja, habe keine meckern wollen sie Ahnung. hauptsächlich, ne? Ja, das ist wohl wahr. Ja, es ist auf jeden Fall verkehrt. Auf jeden Fall, wie man es macht, ist es auf jeden Fall verkehrt. Und es gibt die nicht, außer wenn es die gibt. Aber wenn es die gibt, dann ist es falsch, weil die sagen uns dann, was das Problem ist. Und das Problem ist, es gibt nicht genug. Oder ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall verkehrt. Und der absolute Hammer kommt dann gleich noch. Und da stehen Frauen auch oft außen vor. Gibt natürlich da auch schon Aussagen, wo nach einem besonders diskreten Play wird halt gesagt, ja, hast halt Eier gehabt und ist halt schon ein Unterschied. Und das ist nicht nur ein Das ist eine Redewendung. Und die sagen die Leute dann zu dir auch, denke ich mal, meinst du damit, keine Ahnung, haben sie ja direkt wieder weggecuttet, wahrscheinlich damit man es nicht versteht oder keine Ahnung, wo es irgendwie sexistisch klingt oder keine Ahnung, was ihr damit sagen wollt. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Also, ja, ist das jetzt schlimm oder wie? Hält die das jetzt ab, dass man da irgendwie haha, Eier gehabt sagt oder. In den Teams in der Entwicklungsfirma Riot Games herrschten laut einer ehemaligen Mitarbeiterin noch schlimmere Zustände. Sie sagt, in einem Monat habe sie bei Riot Games 500 Mal das Wort Dickschwanz gehört. Genau, das sagt sie. Ne? Spitzen. Das sagt sie 500 Mal. Und ihr lest das und sagt euch, oh, sie hat es tatsächlich 500 Mal gehört, weil ansonsten würde sie ja nicht sagen 500 Mal. Ich habe dir schon 1 Million Mal gesagt, du sollst nicht übertreiben. Sorry, aber was ist denn daran jetzt irgendwie ja, toll oder komisch, wenn, also oder gut, wenn Männer Die werden uns sozusagen das gleich noch ihr zeigen. Geschlechtsteil benutzen, das Wort dafür als Schimpfwort. Don't be a dick wolf. Ja, genau. Also das immer nur als Schimpfwort zu benutzen, was ist denn daran irgendwie männerzentriert oder so? Das ist doch Blödsinn. Ja, die werden uns das gleich noch zeigen, wie sie sich das Hätte vorstellen. sie lieber 500 Mal das Wort Pussy gehört. Ja, zum Beispiel. Oder Kuh oder was weiß ich. Negron ist jetzt nicht mehr bei Riot Games. 500 Mal in einem Monat, das macht abzüglich der Wochenend- und Feiertage einen Durchschnitt von 22,27 Mal Schwanz pro Tag. Ja, und das kommt euch überhaupt nicht komisch vor, ne? Sondern das ist so gewesen, auf jeden Fall. Gemeinwohl. Ja, und selbst wenn das so war, was genau hat für Schäden hat die Frau davon getragen? Wie hat das ihr Leben? Das zeigen sie uns jetzt. Die zeigen uns jetzt, dass das überhaupt nicht geht, gehabt, weil... Dass auch 50 Mal Pussy gesagt worden wäre oder so. Morgen, sag mal, hast du den Schwanz für morgen schon rausgeschickt? Nee, ich warte noch auf den Schwanz vom Robert. Davor kann ich meinen Schwanz ja gar nicht rausschicken. Aber bei dem habe ich schon 20 Mal angerufen. Schwänzt der Schwanz schon wieder? Nee, der Robert hat sich doch vom Arzt für die ganze Woche Schwanz schreiben lassen. Okay, ja gut, dann... Ja, genauso muss das nämlich gelaufen sein. Also ich meine... Genauso stelle ich mir auch die Redaktion von Valulis vor. Mhm. Lauter Sojabärte und, oh nee, ey. Kein Wunder, dass die Qualität im Arsch ist. Gemeinwohl Sojabärte, ja. Ja, krass, dass du ausgerechnet den Namen, der nämlich eigentlich sonst immer mit Dick ersetzt wird, ja, dann eben dran bringen lassen haben. Ne? Ja, das ist überhaupt der... Das ist überhaupt der Witz. Vielleicht hieß da ja einfach jemand Robert. Die nennt man ja auch immer gerne so. Ja. Oder sie mögen Dick Cheney. War nicht, ja. Ja, wenn nicht mal mindestens einer zwischendurch auch Prick sagt, dann hat das ja gar keinen Wert. Ja, ohne Scheiß, vielleicht hieß der ja einer so. Da will ich so erlauben mit dem Video. Ich hab's dann einfach nicht verstanden. Ja. Oh, ja, das passt halt überhaupt nicht. Tut mir leid, Leute. Also dieses Wort Gemeinwohl. Ja, so ihr habt es nicht geschafft, für euer Gemeinwohl uns zu erklären, dass eben das Wort Dick im Englischen nicht nur das Gaming-Markt ist betroffen. Für die Pro-Gamerinnen fangen da... So, und jetzt haltet euch fest. Ah, die Probleme nämlich schon an. Einmal ist natürlich das gesamtgesellschaftliche Frauenbild, was da vermittelt wird in der gesamten Gaming-Szene. Das ist halt einfach meiner Meinung nach extrem frauenverachtend. Das fängt an bei Super Mario. Da ist die zentrale Frau im Spiel die ganze Zeit gefangen und davon abhängig, dass ein Mann sie rettet. Frauen. Oh, ich habe Flashbacks. Oh. Ich habe ganz schlimme Flashbacks an Vietnam. Nein, ich bin in Helikopter. Ich bin Napalm. Ja, genau. Ich glaube, ihr wisst alle schon, was gleich kommt, aber wir werden es auch gleich sehen. Ich meine nur, Napalm. Frauen verachtend. Behaltet einfach mal im Hinterkopf, Frauen verachtend. Wenn die Prinzessin da gerettet werden muss, ist es frauenverachtend. Rollenbilder wie in einem uralten Märchen. Nur, dass die Prinzessin eben nicht vom Prinz gerettet wird. Frauenverachtend. Sondern von einem Klempner mit Pornoschnurrbart. Und das noch einigermaßen harmlos. Extrem ist dieser von der YouTube-Reihe Feminist Frequency beschriebene Trend. Das ist normal. Ja, das ist schon geil, wie sie sich drauf beziehen. Johnny, ich bin das mal hingewohnt. Ja, der Gesichtsausdruck von Philipp ist ja aussagekräftig. The Horror. The Horror. Bitte ja, schließt eure Augen und eure Ohren, was jetzt kommt. In Cain and Lynch, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. I'll find them all before they find Jenny. Deine Frau wird umgebracht und du musst deine Tochter retten. Frauen verachtend. In Prototype 2, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. Frauen verachtend. In Inversion, your wife is brutally murdered and you then have to rescue your daughter. Layla. Frauenverachtend. Where is she? Ja, die brutal ermordete Frau ist ein Würdest du es besser machen, wenn jetzt der seinen Sohn retten müsste, nachdem die Frau ermordet worden ist? In irgendeiner Form? Also, würde das schon reichen? Ja, oder aber das mehr? Ist ja der Grund, warum Neil Druckmann bei... Last of Us 2 die Vaterfigur umgebracht hat, ne? Weil alles andere wäre ja frauenverachtend. Fauler Trick von Game-Entwicklern geworden, dem Fauler Trick, frauenverachtend. Fauler Trick von Game-Entwicklern, das ist ein Grundtopos der Mythen, ja, eben, ja. Aus Tausenden von Jahren zusammengesammelt haben. Und zwar aus dem Grund, weil Frauen gebären können. Und hast du schon mal vom Raub der Sabinerinnen gehört? Oder von Helena von Troja? Solchen Sachen. Was glaubst du, warum es die Geschichten gibt, Valulis? Das gibt Leute nicht Frauen erst, A, nicht erst seit es Videospiele gibt. Und B, gibt es das aus einem Grund? Du bist echt so... Wie kann man so einfach gestrickt sein, Philipp? Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Dass er eigentlich früher mal besser war und dass er jetzt komischerweise solche Dinge nachspricht, habe ich den Eindruck. Keine vorliest Ahnung, nur noch. Oder besser so. War gut. Ja, ist auch was besser. Heroisch, meiner Meinung nach. männlichen Charakter eine Motivation zu verleihen. Das macht dramaturgisch wenigstens noch halbwegs Sinn und längst nicht. Ja, und jetzt hat er quasi genau das gesagt. Also ich meine, es ist ja mittlerweile sogar so, dass du diese ganzen Heinis, mit denen wir uns jahrelang gezofft haben aus dem Spielejournalismus, im deutschsprachigen Spielejournalismus, dass selbst die schon vor Jahren bei Twitter irgendwie rumgeschrieben haben, oh, die Sarkisien, das, was die da macht an Kritik, das ist ja eigentlich nicht richtig, das ist ja eigentlich nicht, das stimmt ja eigentlich an vielen Stellen nicht, das ist ja eigentlich nicht valide, so. Selbst die macht das schon. Und du hockst jetzt hier immer noch bei Lukas im Jahr 2020 und kommst jetzt mit dem Scheiß und sagst dann danach, es ist ja dramaturgisch eigentlich nachvollziehbar. Ach, was? Nicht so übel und verwirrend wie andere Beispiele. Im Spiel Ratchet und Clank gibt es dagegen dieses Easter Egg. Wenn der Charakter vor diesem lila Alien eine Reihe Sprünge performt, werden ihre Brüste größer. Kein Scheiß. Da kann man sich doch nur fragen, wie sowas in dem Spiel landet. Leute. Weil irgendjemandem langweilig war. Ja, wahrscheinlich. Wir brauchen so coole versteckte Mechanismen als Anreiz für unsere Gamer. Als versteckte Mechanismen als Anreiz, ja. Ganz bestimmt. So wie diese versteckten Funkangebote als Anreiz, seinen Rundfunkbeitrag freiwillig zu bezahlen, ja. Einen weiblichen Badass-Charakter zum Freischalten. Oder speziellen Custom-Rewards für unsere Gamerinnen. Oder wie wär's, dass wir die speziellen Custom Rewards. Wo habt ihr diese Sprüche denn aufgegrabelt? Für Gamerinnen. Gerade springt, dass dann dem geilen Alien so lila Titten wachsen. Clever. Und dann wird sie ermordet und man muss die Tochter. Oh Leute, man lacht darüber und das war es dann. Man kriegt dadurch kein schlechtes Frauenbild, ihr Idioten. Man rennt nicht in die wirkliche Welt und springt über Frauen drüber und guckt, ob denen was wächst. Mann, Mann, Mann. Nicht. Brillant! Heißt das, dass wir alle nur noch Spiele von weiblichen Designern spielen müssen? Ja, weiß ich nicht, Valulis. Ich ist mir im Ernst, ich kann es nicht mehr, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Nein, tut mir leid. Wenn denn genug Designerinnen da sind, vielleicht. Ich bin mir sicher, wird antworten mit Ja, aber oder irgend so ein Scheiß. Genau, ja, das ist gut, ja. Aus jetzt damit! Höret auf! Mit dem Schabernack, den ihr mir hier spielt! Keine Angst! Niemand will euch eure... Das ist ja so cringe, was? Höret auf mit dem Schabernack, was? Was sollte das jetzt sein? Ja, jetzt kommt natürlich wieder die Entschuldigung. Spiele wegnehmen. Selbst Feminist Frequency selber sagt... But remember that it's both possible, and even necessary, to simultaneously enjoy media, while also being critical of its more problematic or pernicious aspects. Ihr müsst eure Ja, und weißt du was, das ist, Valulis, das ist Bullshit. Das ist absoluter Schwachsinn. Dieser Quatsch von wegen so, ja, wir kritisieren hier ewig lange dran rum und sagen, dass alles schlecht ist und sich alles ändern muss, aber wir wollen euch doch nichts wegnehmen. Tralala. Jemand sagen, warum hier das Wort pernicious, also schädlich, als pornografisch übersetzt wurde, weil die noch nicht mal Englisch sprechen können, weil das Gemeinwohl ist. Genauso wie sie auch nicht wissen, was das Wort, verdammte Wort dick alles bedeuten kann. Das haben wir jetzt schon mitbekommen, Gemeinwohl. Gemeinwohl. Fackeln und Mistgabeln also gar nicht erst rausholen. Machen, nämlich. Ja, Fackeln und Mistgabel, also weißt du was? Das ist ja gerade das Ding, lieber Valulis. Kein Mensch weiß, worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Das ist ja gerade das Problem. Nämlich schon genug Leute. Denn ein weiterer Grund, der Frauen im E-Sport abschreckt, ist der sexistische Umgangston auf Social Media. Auch Trolle, ihr habt immer Trolle. Wenn ihr euch irgendwo zu erkennen gebt als irgendwer, habt ihr immer Leute, die euch ärgern wollen. Ich habe auch irgendwelche Leute, die mir Bilder schicken von ihrem Daumen, wo sie sich ein Gesicht drauf gemalt haben, weil sie meinen, ich sehe so aus wie ein Daumen mit Gesicht. Ha, ha, ha. Oh Mann. Ja, aber der Witz bei dem Ding, ich fand das echt schade. Ich fand das eigentlich ganz hübsch. Ich hätte mir gerne das Profilbild genommen, aber der hat es direkt wieder gelöscht, als er gemerkt hat, dass es mich nicht stört. Ich will damit ja nur sagen, die Leute probieren immer, die Leute zu ärgern. Das machen sie immer. Und sie machen das auch bei Frauen. Und wie wir ja schon auch häufig genug gehabt haben, sie machen es seltener bei Frauen als bei Männern. Aber ich weiß, das ist euch scheißegal. Das ist euch vollkommen egal. Oft genug ist das auch nur ein Versuch, um ein bisschen Kontakt zu kriegen und so weiter. Ja, oder warum auch immer. Die Intentionen dahinter, die sind sicherlich vielfältig. Und die ist auch vollkommen egal. Die Tatsache ist nur, die machen es immer. Sie machen es mit allen Leuten, die sich öffentlich irgendwie hinstellen, irgendwas machen, kommt sowas immer, überall, jederzeit. Tu nicht so, Valulis, es ist Quatsch. E-Sportlerin und Moderatorin Sjox muss dort ordentlich einstrecken. So I started in 2000. Ja, das ist bestimmt auch irgend so eine Tante. Ich mach da meine Ton aus und überspring das nochmal, weil es unwichtig ist. Bla bla bla. Ja. Also, ich habe die nicht gegoogelt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die googeln würde, dann würden da ganz tolle Statements kommen. Je mehr Frauen die Branche unterwandern, desto größer sind natürlich die Chancen, dass die männlich geprägten Strukturen mit der Zeit aufgebrochen werden können. Und ein weiterer Lichtblick seit dem Giga-Event. Niemand will uns das wegnehmen. Ja, ja, natürlich. Aber zum Beispiel diese Szene vom Witcher 3, die du vollkommen falsch dargestellt hast, lieber Valulis, ne? Wenn deine komischen Leute, die hier deinen Krempel schreiben, darüber zu entscheiden hätten, ob das jemand jemand spielen darf oder so, ja? Würde es jemand wegnehmen? Nee? Würde niemand? Würde niemand, Valulis? Ne? In BlizzCon 2019 gibt es im Spiel Hearthstone eine Championess. And Lion! Das ist auch vollkommen egal, weil ihr wisst, was sie jetzt gerade zeigen ist, diese Frauen im E-Sport, die es nicht gibt, die können da sogar gewinnen im E-Sport, ne? Also. Ja, aber gerade Hearthstone ist halt ein Pay-to-Win-Scheiß von Blizzard. Oh, geil. Also, hier geht es eher darum, wer die richtigen Karten hat und weniger um die Taktik. Ja, wie viel Geld daran gesteckt hat. Ja, klar, das bedingt ja, ob du die Karten hast. Klasse. Klaren und dominanten Sieg erklärte sie an all die Mädchen da draußen, die davon träumen, E-Sportlerin zu werden. Wenn ihr das wollt und an euch glaubt, vergesst euer Geschlecht und macht es einfach. Und das ist jetzt schon wieder 180-Grad-Drehung im Endeffekt, weil vergesst euer Geschlecht und macht es einfach, ist das, was wir sagen die ganze Zeit, Herr Valulis. Das sind diese furchtbaren Gamer hier. Ja, das ist ja auch nicht richtig. Das kommt jetzt auch noch, das wird auch noch kritisiert, oder nicht? Die das meinen, dass die Leute das machen sollen. Oh Mann, hey. Ja, all diese Damen, die wir jetzt gesehen haben, das sind erfolgreiche Frauen im E-Sport, die beweisen, dass es geht. Was? Die es nicht gibt, wie ich am Anfang gesagt habe. Genau, die gibt es alle nicht. Und die beweisen, dass es geht. In komischen Pay-to-Win-Spielen. Dann löst sich das Video ja aber in Luft auf wahrscheinlich. Ja, es ist wirklich zum schwindelig werden, dieser Bullshit. Was meint ihr? Wie kann sich die E-Sport-Branche auf das nächste Level hochspielen und mehr Platz für Gamerinnen machen? Oder sind Female-Only-Teams etwa die Lösung für das Problem? Diskutiert das doch sehr gerne mit der nötigen Würde und dem nötigen Respekt in den Kommentaren. Ja, Würde hat ja jeder. Da habt ihr auch schon den Vorwand, den sie dann haben, um das wegzulöschen, wenn ihr ihnen sagt, dass ihre Darstellung von Witcher 3 falsch ist oder so. Ja, aber soweit ich gesehen habe, haben sie dafür ziemlich viel Flak bekommen. Okay. Wie ist das eigentlich mit der ungleichen Benachteiligung, die Männer bei OnlyFans erfahren? Ich habe gehört, bei OnlyFans sind ganz viele Frauen erfolgreich und Männer verdienen da eher nicht so viel Geld. Ich finde, da muss strukturell was unterwandert werden. Ja, aber überleg mal, ich meine, da kannst du ja sofort eine Studie machen, dass Männer ja eigentlich viel attraktiver sein müssten, weil es gibt viel mehr homosexuelle Männer als homosexuelle Frauen, aber heterosexuelle Frauen stehen auch auf Männer. Mit anderen Worten, stehen ja eigentlich viel mehr Leute auf Männer als auf Frauen. Irre. Also eigentlich müsste es ja... Na, also das kann ja eigentlich... Das muss Unterdrückung sein oder so. Auf jeden Fall, was mir dazu einfällt, ist, die Würde des Witchers ist unantastbar. So. Nix gegen Geralt. Hey, und das wollte ich einfach nur noch mal zeigen. Das ist auch nichts Neues, aber das hat Ewe noch mal gefunden auf dieser Seite von Das Netz, die wir uns ja letztens in unserem Sonderstream mit dem Tobi angeschaut hatten. Da gibt es auch noch so ein Glossar, wo hier Gamergeld falsch erklärt wird. Also ja, diese ganzen super tollen, das Netz mit ihren sämtlichen also irgendwelche Verweise auf alle möglichen Bildungsinstitute und so, hat hier auch überhaupt keinen Plan, wovon sie eigentlich reden. Super. Da sich verschiedene rechte Strömungen in ihrem Hass auf Feminismusbewegungen einig waren, kann mich bitte Ja. jemand Ja, erlösen? apropos, magst du direkt nochmal was sagen zu Teil 2 von dem, kein Geld für Pixel, nee, wie heißt es? Oh Gott, kein Pixel für Faschisten. Ja, ich will das gar nicht lange ausführen. Ich mache lieber Werbung. Gamergateblog.de. Ich hab den ersten Teil des zweiten Teils der kein Pixel-Geschichte behandelt. Der Rest kommt irgendwie morgen oder übermorgen von dem Artikel. Da sind wieder in dieser wöchentlichen Serie sind wieder so viele hanebüchene Geschichten drin. Unter anderem sollen Gamergater irgendwie gejubelt haben, als ein Neonazi-Hacker seine Hakenkreuz-Tattoos im Netz gezeigt hat. Und und natürlich führt der Weg von Gamergate direkt ins Weiße Haus und so weiter und so fort. Wer da dezidiert über die einzelnen Sachen lachen will, wie gesagt, gamergateblog.de. Der Artikel heißt Kurze Beine 2 Electric Boogaloo. Hier haben wir, ja, das ist eine Geschichte. Hier haben wir die Drachenlanze. Ich weiß nicht, ob das jemandem noch ein Begriff ist. Das war eine Romanreihe oder ist es immer noch eine Romanreihe zu Dungeons and Dragons. Der größte Erfolg war der wahrscheinlich so in den 80er, 90er Jahren beschieden. Inzwischen ist es ein bisschen stiller um diesen Bereich geworden. Aber man hatte wohl bei dem Mutterkonzern Wizards of the Coast überlegt, das wieder anzuschieben und hat die beiden Originalautoren Margaret Wise und Tracy Hickman gebeten, ein Konzept zu schreiben. Und dann ging diese ganze Vogue-Geschichte los. Und auf einmal hieß es bei einem Meeting, bei dem die halt ihre Fortschritte dargelegt haben: Nee, übrigens, wir brauchen keine weiteren Sachen mehr, wir canceln das Buch. Und die beiden Autoren haben sich jetzt entschlossen, Wizards of the Coast zu verklagen. Warum das interessant ist, dass sie unter anderem sagen, ja, Wizards of the Coast hat momentan große Probleme mit moralischen Anschuldigungen, Sexismus, Rassismus und etc. in den Spielen. Und sie vermuten halt, dass man halt im Zuge dessen beschlossen hat, diese Oldschool-Veranstaltung Dragonlance mit den Originalautoren rauszuschmeißen und einen geltenden Vertrag damit halt zu verletzen. Und die klagen jetzt auf Wiedergutmachung. Ich bin gespannt und werde euch auf dem Laufen halten. Ja, keiner will euch was wegnehmen, ne? Nee, nee. Ja, schon gar nicht eure Freiheit. Heute haben wir ein bisschen gamerlastige Geschichte. Hier haben wir Sony Active Entertainment, die haben ja auch das PlayStation Network, also dieses interne Netz, wo halt PlayStation-Besitzer Online-Spiele spielen und kommunizieren können. Und für Teilnehmer in China wird es jetzt etwas restriktiver. Man darf zum Beispiel im PlayStation Network jetzt nicht mehr gegen die Prinzipien der Verfassung der Volksrepublik China sprechen. Man darf die Volksrepublik China nicht gefährden. Man darf keine Staatsgeheimnisse herausgeben. Oder sehr lustig im Zusammenhang mit Taiwan halt, dass man auch nicht in Gefahr bringen darf, die Souveränität und die Einheit der Volksrepublik von China. Man darf die Ehre nicht verletzen der Volksrepublik von China. Man darf Vorschriften der Volksrepublik China zum Thema Religion nicht verletzen. Man darf keine Ketzerei oder Aberglauben verbreiten. Man darf die soziale nicht gefährden. Ja, sie hätten auch schreiben können, wir löschen, was uns nicht passt, ne? Ja, und halt natürlich auch keine Obszönität, Pornografie, Glücksspiel, Gewalt. Gewalt, Computerspielen kommt da praktisch nicht vor. Ja, finde ich ziemlich derbe, dass Sony sich da zum Büttel macht. Das ist wahrscheinlich der Preis, wenn man in China die Konsole verkaufen wird. es war ja eine ganze Zeit lang, war es ja so, dass in China gar keine Konsolen verkauft werden durften. Und dann hat man sich da reingefummelt. Und ja, jetzt mich wundert auf jeden Fall, dass gerade Sony als japanisches Unternehmen da nach China dann will. Komisch, ne? Ja, irgendwie schon. Aber bei uns ist das ja glücklicherweise alles kein Thema. Ups, keine Chance für Hass, warum Sony mit dem PS5-Sprachchat alles richtig macht. Hui. Seit dem letzten PS4-Update sehen sich viele Spieler besorgt um eine kommende Sprachchat-Funktion. Mit Release der PS5 wird es möglich sein, Gespräche aufzuzeichnen und diese zur Prüfung an Sony zu senden. Warum das ein wichtiger Schritt ist, schauen wir uns mal genauer an. Und dann wird halt hier, die ganze Scheiße anhören oder was? Oh Gott. Hier als Beispiel, hat einer von euch Schwuchteln lustig zu treffen? So oder ähnlich las sich vor nicht allzu langer Zeit eine Nachricht im globalen Serverchat von DayZ. Unnötig zu erwähnen, dass es sich hier um einen klaren Fall von Hassrede mit Fokus auf Homophobie handelt. Als vernünftigerweise ein anderer Spieler mit der Korrektur passt bitte auf deine Wortwahl, auf keinen Grund beleidigend zu werden, antwortete, folgte prompt eine Steigerung der Provokation. Alles klar, Schwuchtel. Konversationen wie diese sind keine Ausnahme, wenn man sich mit anderen Menschen in Online-Spielen zusammenfindet. Immer noch scheint es in so vielen virtuellen Welten einen rechtsfreien Raum zu geben. Doch die Wahrheit ist eine andere. Auch hier gelten die gleichen Regelungen und Gesetze. Warum können Spieler dann ungehemmt Beleidigungen von sich geben? Ich weiß nicht. Hat einer von euch Schwuchteln Lust, sich zu treffen? Ist meiner Meinung nach keine Beleidigung in dem Fall. Das seht ihr natürlich anders, aber... Ja. Man sagt unter Freunden auch schon mal, du dummes Arschloch, komm jetzt endlich oder so. Das passiert schon. Das kann man sich nämlich unter Freunden leisten. Also ist halt einfach so. Die neue Funktion zur Aufzeichnung von Gesprächen über die eingebauten Mikrofone im PS5-Controller ist ein wertvolles Werkzeug. Viele Spieler kritisieren diese Möglichkeit und haben Bedenken, von Sony abgehört zu werden. In einer Stellungnahme des Publishers erklärt dieser im Detail, was genau die Aufzeichnungsfunktion bedeutet. Es werde keine dauerhafte Überwachung oder Abhörung stattfinden. Es wird Spielern in Zukunft damit möglich sein, aus einem automatisch gespeichert? Komisch, ich dachte, das wird niemand abgehört. Zeitfenster von 5 Minuten bis zu 40 Sekunden auszuwählen und diesen Mitschnitt zur Prüfung an Sony zu senden. Das heißt also... Wenn da jetzt jemand was Falsches sagt und es dir nicht gefällt, kannst du dafür sorgen, dass er seinen PlayStation Network Account und damit auch seine Spiele verliert. Gute Idee, Mandy, Strebe. Ich jedoch finde neben der Diskussion um die Funktionalität eines noch viel wichtiger, und zwar das Zeichen, welches Sony mit diesem Schritt setzt. Kleinen Platz für Hass in ihren Communities. Ich würde mir wünschen, dass noch weitere Publisher und Entwickler für Möglichkeiten sorgen, sich als Spielerin oder Spieler im virtuellen Raum sicher zu fühlen und Handhabe gegen jegliche Art von Anfeindung zu bekommen. Don't play the fucking games, Mandy. Dank dieser Schritte könnt ihr auch künftig besser gegen Beleidigung, Belästigung oder Hass vorgehen. Scheut euch nicht, euch aktiv dagegen auszusprechen oder zeichnet es bequem auf und meldet es. Die Mandy wäre auch eine ganz große in der Normannenstraße geworden. Ja, zeichnet es bequem auf und meldet es. Ne? Dazu sage ich nur, schau mal ins Strafgesetzbuch, Mandy. Da steht nämlich drin, dass man in Deutschland nichts bequem aufzeichnen. Ja, ich denke mal, dass Sony deine Einverständnis bekommt, wenn du im PlayStation Network teilnimmst für diese Aufzeichnung in Zukunft. Also lest, was ihr anklickt. Ihr wisst ja, Human Centipede und so. Ja. Ja, das kann schon sein, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass da Rechtsstreitigkeiten daraus entstehen, die sich Sony damit ans Bein bindet, die sie nicht unbedingt brauchen. Ich hoffe es. Weil je schneller die merken, dass halt so eine E-Stasi eine dumme Idee ist, umso besser. Jo. Hoffentlich wehren sich auch ein paar Leute dann dagegen. Dagegen wehren ist ein gutes Stichwort. Als nächstes kommen wir zu was, wogegen sich queer.de wehrt. Und zwar, wenn der Chris das weiterdrückt. Was meinst du mit weiterdrücken? Soll ich runterscrollen? Den Artikel hier weg und den nächsten auf. Den nächsten? Also ich bin bei queer.de jetzt. Oh shit, ist mal wieder das Bild stehen geblieben. Okay, muss ich nochmal neu starten für dich. Okay, I love J.K. Rowling Werbeplakate auch in Deutschland. Die Liebeserklärung an die Harry Potter-Autorin ist bereits in Großbritannien kritisiert worden, weil sie geschlechtliche Minderheiten kodiert ihre Rechte abspreche. Also wir sehen hier auf dem Bild für die Leute, die uns zuhören, I love J.K. Rowling auf einem Plakat, auf einem schwarzen Plakat von einem Zug der Deutschen Bundesbahn in Frankfurt am Main. Und darunter steht, dass es als indirekte Hassdeklaration gegen Transmenschen verstanden werden kann. Ich glaube, langsam aber sicher ist euch nichts mehr zu dämlich, queer. Indirekt ist immer ziemlich. Das müsste dann also, schon irgendwie auch kausal oder so zusammenhängen. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass Frankfurt als indirekte Deklaration des Hasses gegen Transmenschen verstanden werden kann. Aber ja. Rowling steht derzeit in der dran Kritik. Sein. Rowling steht derzeit in der Kritik, weil sie die Anerkennung von Transpersonen grundsätzlich ablehnt, steht hier. Queer.de. Schämt ihr euch nicht, so zu lügen? So dreckig zu lügen? Die hat nur gesagt, das sind keine Frauen, zum Beispiel. Transfrauen sind keine Frauen, hat die Frau Rowling gesagt. Ja, nach deren Leseart ist das ja so. Nach deren Leseart bedeutet das ja im Endeffekt, dass es die nicht gibt oder dass die keine Existenzberechtigung haben und was sie da nicht immer alles meinen. LGBTI-Aktivisten kritisierten, es sei verwerflich von der Autorin, sich mit Transmenschen ausgerechnet eine besonders gefährdete Gruppe als mutmaßliches Hassobjekt auszusuchen. Wer die Kommentare von Frau Rowling gelesen hat, weiß ganz genau, dass es in denen keinesfalls um Hass gegangen ist. Den Hass habt ihr im Kopf, nämlich den Hass gegen die Leute, die einfach nicht euer Ding mitgehen wollen. Die sagen, ja, es ist nicht gut, wenn Transmänner gegen Frauen Rugby spielen, weil, wie war das, sie werden zusammengefaltet wie ein Klappstuhl. Ja, ist halt nicht wirklich im Sinne des Erfinders. Ja, und leider gab es heute auch die Bestätigung auf Twitter von dem gleichen Typen, der hier zitiert wird, als jemand, der da gar nicht mit umgehen kann, der das auf Twitter auch verbreitet hat, dass die Werbefirma eingeknickt ist und dass sie das Plakat entfernen wird. I love J.K. Rowling. Ich habe keins ihrer Bücher gelesen, aber ich habe die ersten 40 Seiten von Harry Potter gelesen oder so. Und dann war es mir zu langweilig, aber ich liebe die Frau. Ich liebe J.K. Rowling. Ist sie der große Bruder, ja. Naja, auf jeden Fall, Ali Utlu hat dem Typen geantwortet, dass er nicht für ihn spricht und das bleiben lassen soll. Fand ich gut. Jo. Aber du hast sicher schon wieder weitergedrückt, ne? Ja. Jetzt. I was fired for my feminist beliefs. Women are being silenced for speaking out against gender identity ideology. Also das gehört zu der Geschichte mit der Frau Rowling dazu. Und am 23. August, Sonntagabend, war ich zu Hause mit meiner Familie, als ich eine E-Mail von meinem Boss an der Ostküste bekam. Es wurde in der Mail wurde zu einem Tweet verlinkt. Er hatte nur die Worte, was geht hier ab, dazu gesetzt. Und so wurde ich zügig und dramatisch gekündigt. Der Tweet von einem anonymen User hat die Frau als transphobisch bezeichnet, hat andere Leute gewarnt, warned authors to stay away, also von ihr wegzubleiben und dem Dreck, den sie auf Twitter schreibe. Und ja, dann ist auf einmal ihre, also sie hat als Agentin gearbeitet für ein Literaturunternehmen offensichtlich. Ihre Agentenseite ist von der Company-Webseite verschwunden. Ihr Chef hat sie auf Twitter praktisch öffentlich hat Abbitte geleistet und sie halt, wie sagt man, verleugnet. Ne? Ein früherer Mitarbeiter hat auch eine Entschuldigung für ihre Tweets geschrieben. Ja. Also sie hat getwittert, the reason I think pronouns suck, also warum ich glaube, dass diese Pronomen diese speziellen Scheiße sind, ist, weil man von Leuten als they, them und zu sprechen und so zu tun, als wären sie nicht männlich oder weiblich, ist es wie Farben- oder Rassenblindheit für Gender. Es wird Sexismus oder toxischer Maskulinität nicht entgegentreten. Männer und Frauen haben einzigartige und verschiedene Erfahrungen, die anerkannt werden, untersucht und kritisiert werden sollten, aber nicht vermischt. Gender-Nonkonformität ist da nicht hilfreich, die zerstört die Genderrollen, aber das Ändern der Pronomen verstärkt diese Genderrollen. Also die Frau hat ordentlich vom feministischen Kool-Aid getrunken und hat trotzdem ihren Job verloren. Ja, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Wie viele bleiben denn da am Ende übrig von denen? So ein Komitee von 3 oder 4 wahrscheinlich, die Kimberly Crenshaw und so, alle die anderen werden, die auch nur ein Wort falsch sagen, wenn die alle rausgemobbt werden, haben wir am Ende so eine Viererbande wie in Peking. Tja, wahrscheinlich bleibt überhaupt gar keiner mehr von denen übrig, weil was soll das jetzt mit der Revolution? Ach, wäre das schön. Weiß ich nicht. Ich meine jetzt halt eher, dass nach der Revolution die alle da weg müssen, weil man solche Querköpfe wie die nicht braucht. Also wohlgemerkt sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ich meine die Revolution, die fordern. Nicht, dass jetzt einer sagt, wir fordern eine Revolution. Wir sind es nicht. Ich fordere schon die Revolution. Ich würde gerne die Räterepublik ausrufen. Nee, danke. Doch, also ich wollte es schon immer mal machen. Räterepublik auf dem Balkon stehen und die Räterepublik ausrufen. Das ist ein großer Traum von mir. Ja, dann rufen wir mal, aber dann bitte in Frankfurt, damit auch alle wissen, dass es kommt. Ja, wohl sonst. Wenn wir uns dem radikalen Islam beugen, wie geht's weiter, wird bald nirgendwo mehr frei gesprochen werden können. Ein Artikel von Nina Scholz auf der Seite Ruhrbarone, die ja ab und zu auch mal was Gutes veröffentlicht, zum Beispiel Artikel vom Caps Lock, also, aber oft auch Mist schreibt. Sehr guter Artikel zur Diskussion um den Mord an Samuel Paty. Und ich hoffe ja, dass das irgendwie ein bisschen jetzt auch Wurzeln schlägt, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, weil wir immer mehr Leute, sogar Kevin Kühnert hat sich kritisch geäußert, gesagt, die Linke kann so nicht weitermachen. Die Linke kann nicht weiter irgendwie so tun, als gäbe es den Islamismus nicht. Oh, okay. Ja, genau, das würde ich dann hier direkt mal, weil das steht nämlich hier auch drin. Also ich empfehle auf jeden Fall den Artikel von der Nina Scholz. Gute Leseempfehlung, ein kleiner Überblick darüber, was Islamismus angerichtet hat und was er bedeutet und warum wir uns auf keinen Fall von dem einschüchtern und vereinnahmen lassen sollen. Ja, diesen Artikel empfehle ich auch. Allerdings ist er hinter einer Paywall. das ist hier die wöchentliche Kolumne von der Judith Bassat. Und sie spricht hier halt auch über die Linken und die merkwürdige Zuneigung, die halt haben zu dieser Leseart quasi, die den Islamisten auch an den Tag legen. Also dass man dann so Sachen, so Verbindungen mit den Kreuzzügen irgendwie, dass sich die Islamisten in irgendwelchen Papieren irgendwie auf die Kreuzfahrernation Frankreich berufen würden und solche Dinge. Und dass das halt eben in diese postkoloniale Ideologie mit reinpasst. Und dann spricht sie ja darüber, über den großen Unterschied, dass jetzt bei einem George Floyd plötzlich jeder, diese ganzen Leute da alle aus ihren Kellern gekrochen kommen und irgendwie Theorien parat haben, was da irgendwie alles strukturell, keine Ahnung, was das bedeutet für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Und bei dieser Islamismusgeschichte, ist es halt bis auf die Kevin Kühnert und was ja auch war, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, hier der jetzt auch von, wo wir gerade bei Linken sind, der Konstantin Kuhle hatte ja auch mehrere vernünftige Aussagen dazu. Zu dem Thema und Ja, aber so diese ganze Blase von Postmodernisten, Postkolonialisten und so weiter und so fort hält da halt so ein bisschen die Beine still, weil sie ja im Endeffekt diese ganze Leseart, dass dieser Islamismus ja nur berechtigter Zorn quasi ist wegen der Kolonialzeit und diesen Dingen, ja, komplett auch teilen, ne? Also das ist halt die Sache. Und im letzten Absatz hat sie dann noch mit den Feministen und dem Islam, das ist natürlich diese ganze Kopftuchdebatte und so, dass man das immer so, ja, quasi die Stokowski irgendwie meint, sexistische Gewalt ist das generische Maskulinum und ein Dickpick. Oder der deutsche Spargel, wie die Jude hier schreibt. Und aber so richtige Sachen, die dann halt im Islam passieren, dazu hat man dann nichts zu sagen, ne? Weil das ja da nicht in das Schema reinpasst. Ja, es ist wohl auch ja, ein bisschen der Damm gebrochen bei unseren Mitarbeitern im Bildungswesen. Hier haben wir einen Artikel aus der FAZ, wo Lehrer davon berichten, dass es auch in deutschen Schulen ein Klima der Einschüchterung gibt. Ich nehme mal an, dass die Lehrer sich das vorher nicht getraut haben, darüber zu sprechen, aus der üblichen Angst davor, als Rassist gebrandmarkt zu werden. Und jetzt, wo es halt darum geht, dass Lehrer eventuell auch Ziele sein können, ist man da vielleicht ein bisschen offenherziger. Wir haben tiefe Sorge, dass auch in Deutschland ein Klima der Einschüchterung entsteht, sagt der Verbandschef Hans-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Der Druck ist vor allem in Brennpunktschulen mit einem hohen Anteil von Schülern mit einem entsprechenden Migrationshintergrund sehr hoch, fügt er hinzu. Lehrer würden beispielsweise aufgefordert, Themen wie den Nahostkonflikt oder Israel nicht im Unterricht zu behandeln. Lehrkräfte trauen sich an manchen Schulen nicht mehr, einen Film wie Schindlers Liste zu zeigen. Sie bekommen Druck von den Eltern, aber auch von Schülern. Dabei entsteht bei manch einem schon eine Schere im Kopf. Viele Kollegen hätten wohl auch in Deutschland Angst, beispielsweise in einer Unterrichtsstunde über Meinungs- und Kunstfreiheit auf die Mohammed-Karikaturen zu verweisen. Davon lassen diese dann lieber die Finger, so Meidinger. Wenn Lehrer zu politisch und geschichtlich sensiblen Themen Stellung nehmen, müssten sie damit rechnen, Druck zu bekommen. Ach, ach was. Das lief doch letzte Woche noch unter ganz schrecklichen Verschwörungserzählungen, oder? Mythen. Also, wie kann denn das sein an deutschen Schulen, wo doch letzte Woche noch alles in Ordnung war und dann, nur weil in Frankreich sowas passiert, fangen die deutschen Lehrer jetzt auch an, Nazis zu werden, oder was? Finde ich ja faszinierend, auf jeden Fall. Und natürlich kommt der Artikel nicht aus, ohne noch zu sagen, ja, dass auch die AfD mit ihrem Lehrermeldeportal, dass die auch praktisch gefährlich ist, ne? Aber es wurde zumindest mal ausgesprochen. Ich hoffe halt, dass die Gesellschaft irgendwann den Druck hinter dieser ganzen Geschichte erhöht, weil es kann einfach nicht sein, dass wir uns in unserem Land vorschreiben lassen, welche Bildung wir Kindern angedeihen lassen dürfen oder auch nicht. Ja, dieser Artikel hier, Mann und Frau im Kampfmodus, der Fall des Bürgermeisters von Zohl, lässt die Frage der Fairness dringlich werden, ist ein ganz merkwürdiger Artikel. Also dieser Bürgermeister von Zohl hat sich umgebracht, und zwar scheinbar wegen einer Anschuldigung von sexueller Belästigung. Und dieser Artikel sagt hier irgendwie, dass es ein ganz schlimmes Problem irgendwie für Frauen geben würde in Südkorea. Führt das aber überhaupt nicht aus. Es wird einfach so gesagt. Dann wird irgendwie gesagt, dass dieser Bürgermeister von Seoul mehr dafür getan hätte, für das, was die Frauen machen können, irgendwie die Freiheit von denen ganz merkwürdig überhaupt nicht richtig ausgeführt, als vielleicht alle anderen oder so. Der war da totaler Vorkämpfer oder so. Wird auch überhaupt nicht gesagt, worin das jetzt bestand oder so. Es steht da überhaupt nicht drin. Aber auf jeden Fall, gab es halt irgendwie so eine Anschuldigung erst gegen den Mitarbeiter irgendwie von dem. Und dann wurde daraus dann mit Hilfe von irgendeiner Anwältin, die sich in diesem Bereich irgendwie ganz stark gemacht hat, wurde daraus dann plötzlich eine Anschuldigung gegen den Typen selber. Und dann soll es irgendwie in Südkorea wohl häufiger so sein, wegen der Ehre oder so, dass sich die Leute dann da selber umbringen, wenn sie so eine Anschuldigung gegen sich haben. So nach dem Motto, man verteidigt sich gar nicht, sondern man zeigt halt, dass man unschuldig ist durch diese Tat, die man dann macht, sagt dieser Artikel. Also, ja, das ist echt übel. Also, wie komisch das hier. Also, da würde ich mir wirklich mal ein paar genauere Ausführungen hier wünschen, was das alles irgendwie soll und tut und was sie damit meinen, irgendwie, was der da getan hatte jetzt für diese Frauenrechte und was da angeblich diese riesigen Probleme irgendwie gewesen sein sollen, die hier nicht weiter ausgeführt werden. Also, fand ich ganz merkwürdig. Also total untypisch für die Neue Zürcher Zeitung eigentlich, so einen merkwürdigen Artikel hier irgendwie zu schreiben und auch wieder so halb irgendwie natürlich quasi diese Anschuldigungen zu entschuldigen im Endeffekt, aber dann doch irgendwie zu schreiben, dass es irgendwie komisch ist oder so. Und ja, also ja, müsst ihr euch mal selber durchlesen, müsste man jetzt komplett vorlesen auf jeden Fall, um da irgendwie. Aber ja, ich habe das jetzt nochmal so zusammengefasst. Die Dame, die das geschrieben hat, ist übrigens Philosophin. Okay. Vielleicht ist deswegen ein bisschen wenig Konkretes. Vielleicht, ja. Ein bisschen mehr Schwurbeliges, keine Ahnung. Ja, ganz komisch auf jeden Fall. Aber ja, das ist auf jeden Fall mal wieder so ein krasser Fall. Ne? Ich meine, wir haben ja nicht selten irgendwelche Fälle von irgendwelchen Anschuldigungen, die nicht so wirklich haltbar sind und so. Und wenn ich das hier schon wieder lese und dann schreiben sie auch irgendwie die eine Formulierung irgendwie, da wäre so viel zu tun gewesen und so. Und dann haben sie irgendwie geschrieben, ach ja, hier stand auch irgendwie, es herrsche mittlerweile ein Kampfmodus zwischen Mann und Frau. Und dann stand ja auch irgendwo, dass, ja genau, dagegen haben Feministinnen lange gekämpft und viel erreicht. Sie sind vom Staat unterstützt, gut organisiert und vernetzt. Also, ja, aber unterdrückt oder was? Also. Ja, gut, okay. Hier in dem nächsten Absatz, in letzter Zeit sind jedoch häufiger besorgte Stimmen zu vernehmen, die fragen, ob nicht der Feminismus eine zu radikale Wendung nehme. Es herrscht mittlerweile ein Kampfmodus. Das erinnert mich so ein bisschen an Katrin Deneuves Erklärung nach MeToo zum Beispiel. Ja, aber das Komische ist halt eben dieses: endlich die alte patriarchale Tradition. Was soll das denn bedeuten? Naja, also Ostasien wurde jahrhundertelang mit unterschiedlichen Gründungen die Gleichstellung verwehrt. Dann sag doch mal, was da irgendwie los ist. Naja, also, gut, in Asien ist halt eine traditionelle Lebensweise halt schon auch, der Mann ist der Chef. Das ist noch ein bisschen. Ja, das scheint ja wohl nicht mehr so zu sein. Wenn jetzt als hier, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob Korea sich da in den letzten Jahren da hervorgetan hat, aber in Japan zum Beispiel ist es ja auch so. Ja, auf jeden Fall, sie sind vom Staat unterstützt, gut organisiert und vernetzt. Da habt ihr euer Problem auf jeden Fall. Wie bei uns. Ja. Wie bei uns. Ja, und dass man hier quasi, also auch darauf hinauskommt dann im Endeffekt, dass dieser Typ ja so ein Vorkämpfer gewesen sein soll für die Frauen und das quasi sozusagen, weiß ich jetzt nicht, der Grund ist, warum das schlecht ist, dass der sich umgebracht hat. Ansonsten wäre es gut oder weiß ich nicht was. Weil so liest sich das hier teilweise. Also ich finde es echt komisch. Also Neue Zürcher Zeitung, keine Ahnung. "50 Staaten vereinbaren Verbot von Atomwaffen. Großartig." Ja, das sind so große Namen wie, was war das, Tuvalu oder so. ja, also die ganzen Atommächte sind alle nicht dabei. Ach. Ja. Das ist schon echt lustig. Das ist so, als würde ich mich dafür aussprechen, nie Millionär zu werden. Oder irgendwie sowas. So, ja, klar. Also, ja, aber ich denke schon. Wahrscheinlich nicht passieren, genauso wie es geht. Wie Venezuela halt wahrscheinlich nie Atomwaffen bauen wird. Ja, auf jeden Fall das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Dass die dagegen sind, gegen Atomwaffen, ist sowieso völlig klar, weil Atomwaffen richten sich ja gegen die Zivilbevölkerung. Das wissen viele Leute halt nicht. In den Genfer Konventionen gibt es eine Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung bei Kriegen. Und es gibt sogar zwei, eine bei internationalen, eine bei nationalen Konflikten. Und dementsprechend sind halt Atomwaffen auch nicht von der Genfer Konvention gedeckt und ist quasi ein Kriegsverbrechen, wenn du eine Atomwaffe einsetzt. Nach der Genfer Konvention. Ja. Das war das Ding, was Mammon vorhin schon meinte. Ist der noch weg? Mammon, bist du noch da? Ja, auf jeden Fall ist er wohl nicht mehr da. Diese Kriegsflaggen-Demo. Oder bin ich jetzt rausgeflogen hier bei uns aus dem... Nee, ich bin noch da. Mars? Ja, ich bin auch noch da. Oh, gut. Ich wollte jetzt nur mal sicher gehen, dass ich hier nicht alleine mit mir selber rede. Ja, genau. Also es gab ja, die wollten in Bremen gerne diese Flaggen, die schwarz-weiß-roten, verbieten, dass man die bei der Demonstration nicht mehr zeigen darf. Und das hat jetzt ein Gericht kassiert. Und da sollte es noch so eine Demonstration geben, quasi gegen dieses Verbot. Und die findet jetzt auch statt, aber mit weniger, also die wollten den ganzen Tag irgendwo rumrennen und das jetzt irgendwie reduziert. Aktuellerweise muss man aber sagen, die findet nicht statt. Die hat, ist von den Veranstaltern selber abgesagt worden. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, warum hier jemand, da ist ja offensichtlich auf dem Bild eine Schwarz-Rot-Gold-Flagge und dann eine Schwarz-Weiß-Rot-Flagge. Das geht nicht, Jungs. Das ist inkompatibel. Ja. Das ist, als wolltet ihr irgendwie Windows auf dem Apple installieren. Das ist nicht ohne Schwierigkeiten. Ich muss auch sagen, die Sachen, die dahinter stehen, hinter dieser Fahne, teile ich auch überhaupt nicht. Das Beste daran, dass man die irgendwo zeigen darf, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass man die dann sieht und weiß, dass man sich da lieber nicht hinstellt. Also, und ist die Reichskriegsflagge nicht eigentlich die mit dem Eisernen Kreuz? Und also das hier ist doch irgendwas anderes auch wieder. Ja, ich denke schon, ja. Deswegen steht hier auch nur Reichsflagge, ja. Ja, oben steht Kriegsflagge, unten steht Reichsflagge. Könnt ihr euch entscheiden? Vielleicht beides. Man weiß es nicht, aber ja. Mammon ist wieder da. Ja, sorry. Ja, aber haben wir, glaube ich, drüber geredet. Ja, und dann gab es so ein Fauxpas letztens noch von der Bahn, dass sie eine Werbung gestaltet hatten in dieser Fahrprojektion. Ja. Ja, 33 Prozent zurückgezogen. Ja. Ja, genau, da mit 33% drauf. Also, ja, aber fand ich ganz gut, die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, so, ah, schwarz, weiß, rot, Nazis, bla, bla, bla. Irgendwer hat einfach das Antifa-Logo drunter gepostet, dann war es relativ ruhig. ja, das hier mit dem Vandalismus auf der Museumsee, also nicht diese Granitschale, aber dieser andere Vorfall, wer mich kennt, weiß, dass ich kurz davor war, irgendwie einen Koffer voller Schwerter zu packen und nach Berlin zu fahren. Dieses Beschmieren von Kulturgut, das Zerstören von unwiederbringlichen Antiken, da schwillt mir der Kamm wie bei kaum was anderem. Was für Arschlöcher. Am Erbe der Menschheit sich vergreifen, widerwärtig. Egal aus welcher Ecke das kommt. Wobei ich es halt auch wieder bezeichnend fand, dass alle Ecken genannt worden sind. Verrückte, Attila Hildmann etc. Aber nur ganz selten in den Medien darüber gesprochen wurde, dass es halt A, nur Sachen aus vorchristlicher Zeit getroffen hat und B, halt man müsste eigentlich mal drüber nachdenken, wer sind diese Leute, die in Palmyra Tempel sprengen, die in Bagdad, die Lamassus zerkloppen. Wer sind diese Leute? Sind das im Normalfall Verrückte oder sind das Corona-Leugner? Oder müsste man vielleicht auch in eine andere Richtung? Ich hoffe, dass in diese Richtung ermittelt wird. Alles andere wäre wieder mal typisch deutsche Bananenrepublik. Ja, und das hier, ich bin ja sowieso dafür, Prügelstrafe für alle Leute, die ihre Scheiß-Tags irgendwo auf historische Bausubstanz schmieren. Naja. Doch, da. Ja, meinst du so, ja? Nee, das ist die sinnloseste Art. Sinnloseste Art von Vandalismus, die es gibt. Und Ich finde, also für mich macht dieses Geschmiere die Stadt weniger lebenswert. Und das finde ich, das muss nicht sein. Ja, ist schon an vielen Stellen so, auf jeden Fall. Ja. Nur halt so ein hässliches Tech-Ding, ja. Ja, auch Schöneberg 62, was soll das? Too High, was weiß ich, was da steht. Ja. Liebig 34 fehlt noch. Oder was? Ja, die Deckkultur, ne? Schön ist das nicht. Und okay. Das kriegen sie schon mal so leidlich ab, wenn man da unten an dem Sockel guckt. Steht so ein Bad oder was dann? Ja, das ist. Es gibt Firmen, die machen so Beschichtungen oder ja, Beschichtung ist das im Prinzip. Ja, da gab es ja, glaube ich, damals beim Holocaust-Denkmal diesen großen Aufreger, weil sie ja da diese Firma Degussa Stahl war es, glaube ich, angeheuert haben, die ja mit dem Nazi-Regime zu tun hatte. Ja, und kann eine Firma nicht irgendwie in einer gewissen Art und Weise reformiert werden? Ist es nicht eher ein Punkt, dass sie vielleicht was gelernt haben, wenn sie hinterher das Holocaust-Mahnmal unterstützen? Da gab es ja auch diesen. Vor allem das Produkt haben, das gebraucht wird und sonst keiner das hat. Also da gab es auch einen Aufreger dann über den Architekten, der sich das ausgedacht hat, weil er dann diesen Witz erzählt hat, wo er da irgendwie den Leuten erzählt hat: Ja, ich war in New York bei meinem Zahnarzt, war es, glaube ich, und der hat dann so gemeint: Ja, ich kann ja auch deine ganzen Goldzähne ziehen und die an Degussa verkaufen. Irgendwie so, ne? Aber die beste Waffe wäre halt immer noch sowas wie in Demolition Man. Da gibt es halt diese Szene, wo der Wesley Snipes irgendwo sprühen will und dann sprüht die Wand zurück. Nee, das und die Spießer, die mir jetzt hier mein Windows auf dem Apple vorrechnen und dass man das machen kann. Ja, das kann man machen, aber soll man aber nicht, ne? Windows auf dem Apple, wie sind wir darauf jetzt gekommen? Chat. Okay. Ja, das ist ein Verbrechen gegen die Natur. Ach so, ja. Du kommst auch gleich ins Bootcamp, Teilnehmer Doomsday. Ja, EU-Parlament und Agrarreform, ja. Ich habe es mir auch durchgelesen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Ja, sie haben im Prinzip beschlossen, was wir machen und die Umweltschützer regen sich drüber auf. A, B, haben sie aber alle gekriegt, was sie wollen. Weil sie irgendwelche, also weil deutsche Politiker, wenn ich das hier richtig gelesen habe, ich meine, vielleicht beschränken die sich hier auch auf deutsche Politiker, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber es kam mir so vor. Alle irgendwie sagen, ja, das geht dann aber nur, wenn wir unseren Green Deal machen und dies und jenes. Nur dann dürft ihr irgendwie Geld haben und Greenpeace sagt, nee, das geht ja nicht, weil es sind ja immer noch Direktzahlungen und das dürfen die ja dann nicht bekommen, die Landwirte. Und ich weiß nicht, was die Alternative wäre. Wollen sie das erst aufs Greenpeace-Konto überwiesen haben oder was und die verteilen das dann oder wie wollt ihr es gerne haben? Also. Greta hat übrigens gesagt, die Agrarreform zerstört die Welt. Damit ihr es wisst. Ach so. Na, dann ist ja gut. Die gibt es nämlich auch noch. Die Welt. Oder die Greta. Die Welt gibt es noch. Bald gibt es sie nicht mehr, weil dann haben wir den großen Reset gemacht. Ja, Great Reset. Ne? Und nicht mehr Apple. Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was uns in den nächsten Wochen sicherlich begleiten wird, in den nächsten Monaten. Und das ist so das Ultimative. Wir haben es euch die ganze Zeit gesagt, das hat keiner was gemacht. Und wenn das hier jetzt durchkommt, dann braucht ihr euch auch nicht mehr zu beschweren, weil dann dürft ihr euch nicht mehr beschweren, ohne bedroht zu sein, halt im Social Scoring runtergesetzt zu werden. There's an urgent need for global stakeholders to cooperate in simultaneously managing the direct consequences of the COVID-19 crisis to improve the state of the world. The World Economic Forum is starting the Great Reset Initiative. Also das Weltwirtschaftsforum, die immer diese nette Veranstaltung in Davos machen, wo nur eingeladene Gretas hin dürfen. Die wollen uns jetzt resetten. Und dann denkt man sich doch einfach so, was meinen die denn mit Reset? Und dann scrollst du mal runter bis zu Featured Articles. Warte mal. Sag doch erstmal, was ein Stakeholder sein soll. Bitte wieder zurück auf die erste Seite erstmal. Und runterscrollen bis zu Featured Articles. Noch ein Stück. Da. da? Oder Related Articles? Als erstes, was ist das Erste, was ich als Artikel lesen sollte, wenn ich irgendwie was über den großen Reset wissen will? Was ist Intersektionalität und wie kann sie helfen, Business, also Unternehmern helfen, Diversität und Inklusion zu fördern? Was du wissen musst über Gleichstellung, Inklusion und soziale Gerechtigkeit am Arbeitsplatz? Okay. Ging es nicht um irgendein wirtschaftliches Ding, Reset, Corona-Folgen auffangen oder irgend sowas? Hatte ich zumindest das Gefühl. Der Mammon hat gefragt, wer die Stakeholder sind. Wenn du mal weiter runter scrollst, kommst du irgendwann an den Footer von der Seite. Yes, companies can save capitalism and the planet. Ja, also seht ihr mal, Kapitalismus wollen die weiter. Da klickst du auf Our Partners. In der linken Spalte, ganz viertes in der linken Spalte. Und dann musst du nochmal auf Partners auf der nächsten Seite klicken. Und da Our Partners, Partners. In der linken Spalte auch, ne? In dem Navigation Bar. Genau. Und hier haben wir eine alphabetische Liste und da können wir einfach mal durchgucken. Wer sind denn diese Leute, die sich dafür einsetzen, dass die Welt besser wird? Und dass irgendwie alles toll wird. Oh, Airbus Defense and Space. AXA Versicherungskonzern. All Nippon Airways. Oh, Bertelsmann. Guck mal, da unten ist Bertelsmann. Und unter B haben wir auch Banco Santander, Bank Julius Baer, Bank Leumile Israel, Bank Mandiri Persio, Bank PKO, Bayer, BASF, Bertelsmann, Blackstone. Booking.com, ach guck mal, Booking.com, das kann ja nichts Schlechtes sein. Cargill, Carlyle Group, Cedar Holdings, China Energy Investment. Das hört sich für mich an, als wollten uns die Böcke erklären, wie wir den Garten in Ordnung bringen, oder wie seht ihr das so? So richtig nach NGOs oder Leuten, denen ich zutrauen würde, irgendwie die Welt nach vorne zu bringen und sich nicht die Taschen voll zu machen dabei, nicht? Kann es sein, dass das wieder sowas ist, wo am Ende nur du und ich den Preis für zahlen und nicht Rüstungsfirmen wie Dassault Systems oder Ecopetrol oder die European Bank for Reconstruction and Development oder Expedia oder Fujitsu? Oh, wir sind auch vorbeigescrollt an der Bill & Melinda Gates Stiftung leider übrigens. Heineken, ganz wichtig. Ja, also die ist da drauf, du brauchst sie nicht. Ha, die ist verschwunden. Oder unter GW Gates oder was? Unter GW Gates kann auch sein, aber ich habe sie gestern noch gesehen. Das würde mich jetzt, da würde ich jetzt den Aluhut auf. Verrückt. Heineken, also gestern waren die auf jeden Fall noch da. Ich habe extra nachgeguckt und nach so bestimmten Sachen habe ich halt geguckt. Die ENG Group, wer wenn nicht den Investmentbankern, die Islamic Development Bank, das sind Leute, denen ich zutraue, die Welt zum Besseren zu verändern, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da echt gut was läuft. Ihr könnt es nochmal suchen nach der Gates. Ja. Mitsubishi. Ja, Leuteboy, Firmenboy. Alle großen Firmen, die richtig ja, Geld verdienen, dabei. Der Nasdaq, die New York Times. Oh, guck mal, die New York Post nicht, die ist gesperrt worden. Oh, guck mal da. Open Society Institute. Sowas aber auch. Sowas, der Soros bei so einer Aktion, wo die Welt umgebaut werden soll, hätte ich den als letzten erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Verrückt, oder? Aber ist das denn dasselbe? Weil eigentlich heißt doch sein Ding Open Society Foundation. Ach, ja. Glaubst du nicht, dass das. Warte mal, ich scroll noch ein bisschen runter. Was alles gibt. Hat er bestimmt auch gegründet. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Würde mich nicht wundern. Jo. Es kommt dann unter S auch nochmal der Soros selber. Ach so, okay. Ah ja, hier ist unsere Seite Foundation, ja. Okay. Die Rabobank. Shell, Russian Direct Investment Fund, S&P, Sanofi, Soros Fund Management, guck da. Swift ist auch dabei. Swarovski ist ja auch ganz, ganz wichtiger Player im sozialer Gerechtigkeit, Swarovski. Total, also die Vattenfall, die ganzen Leute, die uns ausrauben, die sollen es jetzt besser machen. Walmart, Western Union, Örsted. Gehört Welthauer zu Welthauer. Okay, aber Stakeholder sind ja jetzt nicht nur Firmen, mit denen man zusammenarbeitet, oder? Ja, Stakeholder kann alles Mögliche sein. Also Stakeholder kann ja alle Leute, die irgendein Stake haben in der Sache, also irgendwas daraus, also wenn sie damit Diversität meinen und so, dann kann jede Transperson irgendwie kein Stakeholder sein. Ja, ich habe das mal auch so verstanden, dass im Prinzip auch jeder reinquatschen kann bei den Firmen. Also die Partner natürlich irgendwie sowieso und dann können irgendwie die, weiß ich nicht, die Intersektionalen meinetwegen ihre Bedürfnisse da zum Beispiel anmelden oder so. Ja. Das ist ja genau das, was der das auch Stakeholder da so ein bisschen verwischt. Ne? Das ist eigentlich, wird da jeder angesprochen, aber zusammengearbeitet wird dann nur mit so ein paar kapitalistischen Partnern, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, und aber selbst, überleg mal, dieser Reset bedeutet ja auch, dass sich irgendwas ändert. Währungssystem, Wirtschaftssystem, dass vielleicht Schulden erlassen werden für die Entwicklungsländer und all solche Sachen. Aber weißt du, wer am Ende nicht mit weniger Geld dastehen wird? Die Partner der Welt, das ist ja Weltwirtschaftsforum. Die werden da bin mit ich mir noch Geld nicht mal so sicher, ehrlich gesagt. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher, ehrlich gesagt. Also, weil ich meine, bisher wissen wir ja eigentlich nur, dass diese ganzen super tollen Programme ja eher so Sachen sind, die man macht, wenn man Geld über hat. Und ich rechne eigentlich damit, dass diese Sachen eher runtergefahren werden. Also zumindest der Bedarf für normale Geschäftsbanken könnte eigentlich sinken, wenn sie das mit diesem Elektro-Zentralbankgeld dann wirklich. Ja, aber das bringt das uns, glaube ich, eine der Sachen weg sein, die zu diesem Great Reset dazugehören. Ne? Also so ja, schon, aber warum macht ich dann mit als Bank? Ne? Entweder suchen sie dann noch eine Lösung oder sie haben halt irgendwie möglicherweise schon was im Petto. Ja, weil du damit halt auch deine Stellung einfach zementieren kannst. Wenn du im System erstmal drin bist und für den Reset sozusagen irgendwie alternativlos bist oder für die Welt nach dem Reset. Ja, du, dann musst deine Lebensleistung ja trotzdem irgendeinen Sinn ergeben. Ja, ergeben Rassismus-Workshops Sinn? Ja, und nee, sehen, nicht wirklich. Also, die ergeben den Sinn, dass man seine linientreuen Leute irgendwo hinkriegt, ja. Ja, das kann sein. Und den ganzen Westen schlecht reden kann, was ja scheinbar das World Economic Forum jetzt auch gerne tun möchte. Deswegen, also ich habe da eher wieder den Juri im Ohr, der meint irgendwie, die Kapitalisten werden uns den Strick verkaufen, an dem sie hängen oder so. Nicht die Psychosoldaten sind einsatzbereit, Herr Minister. Das sagt der Juri bei mir immer. Auf jeden Fall treffen wir sich wohl auch unter diesem Motto Great Reset Anfang Mai das nächste Mal. Und ja, ich sag mal so aus dem Gefühl raus, ist das bis dahin läuft Covid dann auf jeden Fall oder so. Und der, ja, das wird ja nicht, dass die treffen sich da vielleicht nochmal in großem Stil Anfang Mai. Aber ich wette, diese Geschichte wird uns in Zukunft immer öfter begegnen und irgendwann wird Jens Spahn anfangen, darüber zu schwadronieren. Und die Mainstream-Medien werden uns das verkaufen als was total Fall, erstrebenswertes. Und was ich auf jeden Fall auch schon sagen kann, ist, dass unser zauberhafter Ex-Vizekanzler, Herr Rösler, der ist ja zum World Economic Forum gewechselt. Mit dem ganzen Kram. Mr. Anschlussverwertung, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe. Also da wird... wenn wir uns dagegen, wie hat das hier Homo Duplex hat es gestern irgendwie so schön ausgedrückt, so wenn wir jetzt nicht raffen, dass es ernst ist, dann ist es vorbei. Wenn dieser Scheiß durchgedrückt wird und verkauft wird, ihr wisst, wie gutgläubig die Leute sind, sobald du was von armen, unterdrückten Frauen redest und so. Und wir schauen jetzt mal in den Jobs, ins Jobs Reset Summit, das ist der zweite Tab da oben. Das ist eine Veranstaltung, die jetzt die Tage gelaufen ist. Wir sind jetzt hier oben am Ende praktisch der Veranstaltung bei Goodbye Jobs Summit. Aber wir können da einfach mal durchscrollen. Wenn du zum Beispiel jetzt einfach der dritte von hier, der dritte heißt Next Steps for Equity, Inclusion and Social Justice, also die nächsten Schritte für Gleichstellung, Inklusion und soziale Gerechtigkeit. Nochmal, hier geht es um Jobs angeblich, also wo du denken würdest, wie sieht die Arbeitswelt jetzt aus und was soll der große Reset da ändern und wie kriegen wir die Menschen nach dem großen Reset wieder in Arbeit? Aber nein. Wahrscheinlich hier, guck mal die nächste Überschrift. Wahrscheinlich How do we hardwire gender equality into the new economy? Wahrscheinlich sieht die Arbeitswelt schwarz aus, also es ist eine Arbeitswelt of color. How do we hardwire gender equality into the new economy? Das ist, also für mich hört sich das immer mehr nach jemandem an, der sich einmischen will in nationale Souveränität. Und der Souverän bin ich und der Chris und der Mammon und die Zuschauer und alle Leute da draußen. Wir sind der Souverän. Und wir sollten uns nicht von solchen Leuten erzählen müssen, dass wir irgendwelche kruden Theorien wie Gender Equality in unserer Wirtschaft zementieren müssen. Es sind hunderte von Leuten, die sich jeden Tag 8 bis 15 Stunden damit beschäftigen, wie sie die Welt umbauen können. Ja, da kommst du doch als Bürger gar nicht gegen. Ja, ich meine, diese Scheiße hier, das ist ja im Prinzip das, was sie ja bei uns und in den ganzen Parlamenten und so ja in der ganzen Covid-Zeit jetzt die ganze Zeit schon sagen. Also hier geht es ja um dieses Ding von wegen, ja, Frauen Doppelbelastung und so weiter und so fort. Und also. Weiter unten geht es dann darum, was können Wirtschaftsunternehmen für LGBTI-Inclusion tun? Die Covid-19-Pandemie hat was disproportionate, also einen nicht proportionalen Einfluss auf die LGBTI-Population, wird hier mal behauptet. Ja. Und dann müssen wir dieses Programm Accelerating LGBTI Inclusion in the Workplace befragen und das sagt uns dann, wie es geht. Dann kommt demnächst ein Vorgesetzter und sagt, Thema, kannst du nicht auch morgen mal im Kleid kommen oder so? Ja. Kannst du nicht mal schwul sein? Oder mal angebracht jetzt auch in der allgemeinen Kultur oder so. Ja. Also, es ist, ja, und jetzt gucken wir uns da ohne Musik am besten, das ist ohne Ton, mal an, was die so als Pitch-Video uns zeigen. Ja, Covid, Covid, Covid, Blitzschlag, Heuschrecken, Schwärme, Feuer, Covid, Covid, Black Lives Matter. Heuschreckenklage, ja. Die Welt hat sich verändert. Temperatur nehmen. Oh, Face Shield, Zoom Chat. Unsere Herausforderungen sind größer geworden. Sturm, Roboter, Feuer. Unsere Zerbrechlichkeit wurde an die Oberfläche gebracht. Müll, Slums. Unsere Systeme brauchen einen Reset. Das ist eine Schlussfolgerung, ne? Geld. Protestierende Menschen, bisschen Gülle, bisschen Quellen, das lauter Müll, ganz alter Computer. Jeder hat seine Rolle zu spielen. Ja. George Floyd, Black Lives Matter, Schwangerschaft, Säuglinge, Windräder, viele Windräder, Raketen, ISS, Erde von oben, Gletscher, Wasserfall, Fischschwarm, Wald, der große Reset. Wenn ich so eine Scheiße sehe, ja, join us! Join us! For the greater good. Das ist so ein inhaltsloser Scheißdreck. Ja, ich fand hier zum Beispiel diesen Inhalt hier mit dem Black Lives Matter Kram. Da steht da hinten, Media is corrupt. Das ist Gamergate. Complicit. Okay. Ist das jetzt von dem, wie es dann sein wird, oder ist was dann weg sein wird, oder dass sie dann die Schwarzen werden weg sein. Keine Ahnung, ey. Arbeit. Oder so. Also ich finde das unglaublich, dass man mit so billigen Tricks versucht, die Leute brain zu waschen. Und ich bitte jeden Zuschauer darauf zu achten in den nächsten Tagen und Wochen. wo dieser Scheiß, wo diese Propaganda auftaucht und wo die weiterverteilt wird. Also das Video hat mich jetzt wirklich an diesen 70er-Jahre Koyaanisqatsi-Film erinnert. Müsst ihr euch mal angucken. Das ist ein ganz schwieriges Wort. K-O-Y-A-N-I-I oder so. So ein japanisches eben. Da haben sie ganz viele so Sachen zusammengeschnitten, einfach nur ein bisschen theatralische Musik drunter gelegt und du denkst die ganze Zeit nur, boah, Industriegesellschaft macht Natur kaputt und so. Wirklich, mitnehmen. Ja, aber Koyaanisqatsi ist ja ein künstlerisches Werk sozusagen. Da hat einer seine Idee umgesetzt. Hier soll ja eine Idee in die Köpfe der Menschen gekloppt werden, was ich viel, viel schlimmer finde. Nur es war halt eine Darstellung ja so einer negativen Zukunft oder so eine negative Zukunft. Ja, gut, aber du musst doch gucken, aus welcher Zeit. Ich war aber positiv und ja, für mich kommt das dann nicht positiv rüber, was, ne? Du musst ja schauen, aus welcher Zeit das kommt auch. Da war auch Umweltverschmutzung noch deutlich dystopischer als heute. Mit Sachen, die einfach weggeleitet worden sind und ungefilterten Ausstoß von irgendwelchen Schadstoffen aus den Schornsteinen und so. Ich meine, du kommst selber aus dem Ruhrgebiet, du weißt, wer da früher war, ne? Ja. Oh, Konstantin, du auch hier. Einmal abschließend zum Paritätsgesetz nochmal, weil wir das jetzt gar nicht hatten. Das wurde ja jetzt auch in Brandenburg gekippt. Ja, sowas aber auch, ne? Und der Konstantin Kuhle sagt hier, wie ich finde, richtigerweise, verfassungswidrige Gesetze sind nicht besser, weil sie von linken Parteien beschlossen werden. Ja, das wissen die linken Parteien nur nicht. Und weiter sagt er, die von SPD, Grünen, Linken geäußerte Respektlosigkeit und Kaltschnäuzigkeit gegenüber dem Brandenburgischen Verfassungsgericht beschädigt die demokratische und rechtsstaatliche Kultur. Und da kann ich nur sagen, das ist absolut korrekt, weil was da in den letzten Tagen schon wieder los war und er sagt hier SPD, Grünen, Linken, da kann man noch Medien dazu packen, weil auch in den Medien war es wieder so, dass das wieder nur so hingedreht wurde, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein, da wird der Fortschritt aufgehalten, da wird die Gerechtigkeit gecancelt, ne? Das ist ein Unding und es kann doch nicht sein, dass wir unsere Verfassungsreform, dass wir hier unser Paritätsgesetz nicht bekommen. Das ist doch gar nicht möglich, weil kann ja gar nicht verfassungswidrig sein, weil ja im Grundgesetz drinsteht, die tatsächliche Gleichberechtigung, auf die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau wird hingewirkt. Ja, die Brandenburger haben ja noch eine eigene Verfassung, ne? Ja, lustigerweise. Ja, es haben alle Bundesländer. Ja, ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt dabei. Vielleicht sollte mal einer dagegen klagen, dass das nicht verfassungsgemäß ist, sozusagen, da diesen Gleichstellungsparagrafen überhaupt drin zu haben. Ne? Was ich auch lustig fand, ist, in Brandenburg haben wir ja eine sehr prominente Verfassungsrichterin mit der Schriftstellerin und Juristin Julie C. Und da haben sich dann wirklich Leute aufgeregt, dass nicht mal die irgendwie halt praktisch für dieses Gesetz gestimmt hat. Und damit gezeigt, dass sie gar keine Ahnung haben, wie so ein Gericht arbeitet oder wie ein Richter entscheidet. Weil das geht da nicht drum, ob Julie C. gerne ein Paritätsgesetz hätte, sondern sie muss prüfen, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass dieses Gesetz verfassungskonform ist. Und wenn sie es fünfmal gerne hätte und aber sieht, dass es einfach nicht verfassungskonform ist, würde sie einen Bärendienst tun, wenn sie trotzdem eine Gegenstimme abgeben würde. Also, abgesehen davon, dass es eine Unverschämtheit ist, einem Verfassungsrichter hinterher irgendwie in die Parade zu fahren, finde ich halt gerade dieses Partisanen-Ding so, du musst doch wenigstens, nee, so funktioniert es. Ja, es ist aber wie so vieles in diesem politischen Bereich, es wird alles nur noch behandelt, als wäre es überhaupt gar nicht nötig, da überhaupt drüber zu reden oder sich mal zu überlegen, warum wollen wir das, welche Argumente sprechen da überhaupt dafür, welche Argumente sprechen dagegen. Wird alles nur noch auf diese Gerechtigkeitsebene gehoben und dann wird irgendwie so getan, als wäre das jetzt Gerechtigkeit, das ist also gleichbedeutend mit Gerechtigkeit, alles andere, was dem dann entgegenspricht oder der Zweifel anmeldet oder so, ist halt eben gleichbedeutend mit Ungerechtigkeit. Und deswegen müssen wir einfach nur marschieren. Es ist das jetzige Jahr, Marsch, Marsch, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir brauchen unseren Kram, den wir uns in den Kopf gesetzt haben. Und wenn das dann nicht geht, dann wiederholen wir trotzig unsere Talking Points. Und es fällt uns überhaupt nicht ein, dass vielleicht diese Talking Points, die wir immer wiederholen, von denen wir meinen, dass sie ja die reine Wahrheit darstellen, dass die ja dann vielleicht eventuell gar nicht stimmen, wenn andere Leute, die sich das objektiv mal angucken, dann zu einem anderen Ergebnis kommen. Nee, es wird einfach immer weitergemacht und ja, ich bin auch nach wie vor der Meinung, das wird auch kommen, also diese ganzen Paritätsgeschichten, die werden dann die Verfassung einfach ändern. Ja, was heißt einfach, sie werden sie ändern, also da bin ich auch bei Twitter jetzt wieder belehrt worden von einem, das ging ja alles nicht so einfach, ja, das geht doch nicht so einfach und das hätten sie auch jetzt nicht schon so gehabt, aber wir wissen alle ganz genau, wie das immer wieder so ist bei diesen Sachen, ich sage nur Reform des Sexualstrafrechts 2016, das war ein komplett beerdigtes Gesetz, das war durch, das war verhandelt, dazu haben alle Leute gesagt, jetzt mal, die jetzt nicht zu dieser Clique dazugehören, haben dazu gesagt, das brauchen wir nicht. Diese ganzen Sachen sind alle schon geregelt, die ihr da haben wollt. Das ist nicht nötig, diese Änderung brauchen wir nicht. Dann kam die Kölner Silvesternacht, die Leute sahen aus wie untätig und dann haben sie die Scheiße aus dem Mülleimer gefischt und das ist einstimmig im Bundestag durchgegangen. Und ich, also mit dieser Verfassungsgeschichte wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube schon, dass sie das auch einfach immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder mit der Kacke ankommen werden, bis sie irgendwann die Leute mürbe geklopft haben. Vielleicht steht das auch in den Vorgaben zum Great Reset drin, dass sowas dann in die Verfassung rein muss. Also ja, es ist ja nur das World Economic Forum, ich will da auch nicht zu viel Panik jetzt machen mit diesem Great Reset auf jeden Fall. Weil viele von diesen Sprüchen sind halt so Marketing-Sprüche von denen halt. Ja, so viel zu melden haben die nicht, das sehe ich auch so. Aber klar, wir werden das auf jeden Fall alles weiter im Auge behalten. Und und ich möchte auch nochmal erinnern an den Spruch von der wunderbaren Bundesverfassungsrichterin Bär, bei der ich ja im Januar diesen Jahres war, bevor die ganze Covid-Nummer losging. Und mir das da selber von ihr angehört habe, ihren Werdegang und so, kann man auch bei uns noch in diesem kurzen Video oder Zusammenschnitt radikales postmodernes Recht, den ihr bitte gerne allen verteilen könnt, die sich dafür interessieren. Das wäre sehr gut, weil da sagt die Dame nämlich auch, also ich gebe das da halt wieder aus meinem Gedächtnis, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das so gesagt hat, nämlich: Die Parität ist nur der Anfang, danach wird es erst interessant. Nur nochmal so als kleine Erinnerung. Und wir können uns ja auch noch daran erinnern, als es um Parität in Berlin ging und man dann gefragt hat, aber auch die Grünen und linken Fraktionen, die halt einen Frauenüberhang haben, ob die dann auch auf 50% zurückgeschnitten werden, da wurde dann nur gelacht. Also. Naja, was heißt nur gelacht? Die haben sich aufgeregt und gemeint, das würde nicht gehen, ne? Weil das war ja die Konsequenz davon. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das in Brandenburg war oder so. Auf jeden Fall haben die Grünen sich ja beschwert, dass sie ihren Frauenüberschuss dann zurückfahren müssten. So nach dem Motto, so geht's jetzt aber nun nicht. Ja. Ja gut, aber ich will nicht schon wieder über diesen Paritätskram reden. Ey. Wir haben das Thema so oft, aber wir werden es auch so oft wieder weiterkriegen. Es ist, ja... Ja, nur bei Sachen, manche Sachen muss man halt hauptsächlich dagegen halten. Ne? Und, keine eigene Idee, sozusagen die Welt umzugestalten, aber muss man ja vielleicht auch nicht. Ne? Ja gut, das war eine Weltraum offen. Eine kurze Folge. Leider. Ja. Wir haben wenig Quellen gehabt heute. Manche mögen es ja auch kurz. Aber wir versprechen, das gibt auch wieder 3,5 Stunden. Ja, sicher. Ja, spielst du uns noch was fürs Outro? Nee, ich habe alles schon wieder abgestopft. Oh Gott. Ja, dann geht in den Wald, hört Leben vor dem Tod von den Ärzten. Ja, schmettert und fördert und so, was der Freiheit dient, genau. Und schmettert, was ihr schadet. Lest mir pro Kopf, geht auf thatsafespace.de. Komm, nett. Und habt eine schöne Woche und wenn ihr den großen Reset seht, sagt mir Bescheid und nicht den Reset-Knopf am Computer drücken. Wenn der große Reset kommt, wird er nicht sagen, ich bin der große Reset. Er wird sagen, ich bin... Ja, ja doch, er tut ja so. Der rote Hugo hängt tot im Seil, wird er sagen. Ne? Das ist nur ein kleiner Reset und er tut, als wäre ein großer oder so. Die Leiche stinkt nach Fisch. Macht's gut, Leute, bis nächste Woche.